Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 58 und wir nehmen heute am Sonntag, den 14. März 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und natürlich mit Corona-konformen Abstand in Wiesbaden sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Gute Sascha. Gute. Ja, 14 Tage sind es her seit der letzten Folge und wir haben schon wieder ganz viel zu berichten. Das ist, finde ich, sehr, sehr erstaunlich, wenn man manchmal so in der sauren Gurkenzeit, so im September so, was können wir denn heute machen, haben wir ganz schön viel heute wieder zu besprechen. Ja, man merkt, es wird heiß. Die heiße Phase, sie ist da. Ja, unbedingt. Das ist. Aber unsere Laune hat sich umgedreht, da freue ich mich jetzt schon drauf. Inwiefern hat sie sich umgedreht bei dir? Ich hatte das letzte Mal noch einen kompletten Vollkater, den ich teilweise immer noch habe, aber er ist jetzt so mehr in so eine allgemeine Unzufriedenheit übergegangen. Und ich bin gespannt, wie sich das bei dir geändert hat, seit wir das letzte Mal auf WhatsApp geschrieben haben, was gestern Abend war. Ja, also, genau. Ich glaube, da ist einiges zu besprechen. Ja, die Schlagzahl, wo wir uns auch bei WhatsApp immer wieder austauschen, die hat sich auch sehr, sehr erhöht, würde ich sagen. Also wir haben da auch sehr viel zum ESC zu besprechen und hast du den Song schon gehört? Gerade in der letzten Woche ist ja so einiges eingetrudelt. Und das fand ich irgendwie schon sehr, sehr erstaunlich. Wir waren da auch bei manchen Sachen auch oft sehr weit auseinander. Aber das finde ich, das macht es ja auch immer ganz, ganz schön aus, dass vieles nicht so ein Selbstgänger ist und man sagen kann, ja, der marschiert durch und jemand anders sagt, es geht gar nicht, finde ich überbewertet. Und das finde ich schon irgendwie ganz gut. Ja, und gleich mal Lifehack am Anfang, wenn wir irgendwas beide nicht gut finden, endet es immer mit dem Satz, naja, Hauptsache dieses Jahr ist überhaupt ESC. Das stimmt, das ist auf jeden Fall wahr. Das ist ein gutes Mantra, finde ich, vielleicht will das ja jemand von euch auch übernehmen. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, der ESC wird auf jeden Fall stattfinden, werden wir euch gleich nochmal ein kleines Update geben. Für all die Leute, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, wer oder was sind wir eigentlich hier beim ESC Green Room? Wir sind ein Podcast, ja klar, ihr hört uns ja jetzt auch, also wisst ihr schon, dass wir ein Podcast sind, über den größten Musikwettbewerb der Welt, den Eurovision Song Contest. Die Älteren unter uns kennen es sogar noch als Grand Prix. Und unseren Podcast gibt es seit Oktober 2016 und wir produzieren eigentlich in jedem Monat eine Folge. Und wie gesagt, die Schlagzahl geht jetzt auch etwas höher. Also wir produzieren gerade in der Hochphase dann doch Folge um Folge und das mit sehr geringen Abstand nur noch, weil einfach auch dann eine ganze Menge zu erzählen ist, weil der ESC, das Finale, ist ja bereits schon am 22. Mai in Rotterdam. Und wir haben in der letzten Woche haben wir ja im Schwerpunkt auch unter anderem über Gendrik auch gesprochen, über den deutschen Beitrag. Und gestern habe ich bei Instagram noch eine kleine Story gemacht, so hey, heute Abend ist Melodiefestivalen, das Finale und wir werden auch den Song von Daddy aus Island hören und habe da so ein bisschen erzählt und die Fanny hat sich bei uns gemeldet und hat uns einen Audiokommentar hinterlassen, beziehungsweise sie hat es bei Instagram hinterlassen. Ich habe sie dann natürlich noch gefragt, ob wir das hier veröffentlichen dürfen und das durften wir und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Ja, hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur mal persönlich sagen, dass ich finde, dass ihr wirklich einen ganz tollen Podcast macht Und ich höre euch immer super gern zu. Ich liebe eure ruhige, sachliche Art, wie ihr die Dinge betrachtet, diesen bunten Zirkus ESC, und freue mich immer wieder auf neue Folgen und bin natürlich auch gespannt, wie ihr das jetzige oder den diesjährigen Jahrgang seht und bewertet. Und dann fand ich es auch super interessant, dass ihr unseren Beitrag zu Jendrik oder mit Jendrik doch sehr, sehr kritisch gesehen und bewertet habt, weil die Kollegen von ESC Kompakt, glaube ich, so hieß der Podcast, die waren ja völlig außer sich vor Begeisterung, und ich würde mich euch aber da komplett anschließen. Also ja, ich finde es super, dass wir jemanden haben, der doch wirklich Bock drauf hat. Ich finde die Nummer nicht gut. Ich bin total erschrocken. Ich finde es unverständlich, dass man nicht da weitermacht, wo man letztes Jahr mit Ben Dulic aufgehört hat, weil die Nummer war super. Und kann mir zwar vorstellen, dass wir vielleicht nicht unbedingt den letzten Platz machen, weil es dann doch im Ohr bleibt. Es ist so ein ungeliebter Ohrwurm, würde ich mal sagen, weil ich habe den selber ganz oft im Ohr und denke so, oh, nee, bitte nicht. War gespannt auf das Staging, auf die Bühnenperformance, aber grundsätzlich sehe ich es auch sehr, sehr kritisch und glaube, da hat der NDR keinen großen Wurf gelandet, so wie ich den NDR grundsätzlich auch sehr, sehr kritisch sehe im Umgang mit dem ESC, aber das ist dann vielleicht wirklich mal ein ganz anderes und sehr, sehr, sehr, sehr großes Thema. Ja, vielen Dank. Also das haben wir auch nicht so oft, dass wir einen Audiokommentar haben, ne? Ja, sehr schön. Mal eine andere Stimme außer unseren beiden Stimmen. Und trotzdem war es ja Zustimmung für uns, ne? Also muss ich auch sagen, ich denke dann immer, ja, liegt das jetzt nur an mir, dass ich das so kacke finde? Und tue ich dem Song dann doch wieder Unrecht? Und das Freuen ist jetzt auch wieder falsch, weil natürlich freue ich mich über jeden, der sich über den deutschen Beitrag freut, aber das ist dann doch so, dass ich denke, okay, es liegt jetzt nicht nur an uns, dass wir uns das irgendwie, was ist das Gegenteil von schön hören, dass wir uns das irgendwie schlecht gehört haben, und wenn Leute sagen, ihr wollt das doch gar nicht mögen oder so, wenn es da einfach anderen Menschen auch so geht, bin ich doch ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt. Ja, das geht mir auch so. Ich habe da tatsächlich, wir haben, glaube ich, beide in der letzten Folge sehr auch mit uns gerungen, weil, ja, ich glaube einfach, man möchte jetzt auch seinen Beitrag, sage ich jetzt mal, wir sind ja nun mal Deutsche, und wir wollen das natürlich auch gut finden, und wir wollen da auch das irgendwie nach vorne bringen. Und ich möchte überhaupt keinen Beitrag schlecht finden, ich möchte das ja alles mögen. Klar, ja, ich möchte genau jede Musik mögen, die ich höre, und gerade wenn ich es so oft höre und in so einem Umfeld, das Umfeld macht ja auch nochmal alles speziell, wenn ich es da höre, dann will ich es ja noch mehr mögen, deswegen ärgert es mich selbst am meisten, wenn ich es nicht mag. Mhm. Ja, ja. Also man kann es ja jetzt auch tatsächlich schon nachlesen. Die Meinungen gehen ja sehr stark auseinander, und wir werden mal gucken, wie sich das in Rotterdam dann abspielt, diese ganze Performance. Wir haben da gleich auch noch ein bisschen was dazu vorbereitet. Wie gesagt, immer gerne Nachrichten hinterlassen. Also vielleicht ist das auch eine Sache für euch, mal so einen Audiokommentar bei Twitter, bei Instagram bei uns dazulassen. Wir bringen das gerne. Am besten auch ein Hinweis, ob ihr das dann auch gerne in der Folge, ob wir das auch veröffentlichen dürfen. Das haben wir bei der Fanny natürlich jetzt auch getan, weil es war natürlich jetzt erstmal eine private Kommunikation, und da muss man natürlich dann auch erstmal fragen, ob die Leute das wollen. Und das wollte ich auch schon immer mal sagen, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast gesagt, wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Was für ein Gespräch. Ja, ich wollte es einfach mal sagen. Ach so, ist das nicht, kannst du das nicht vor jedem Podcast sagen? Ja, genau, das wären wir so als Disclaimer, ne? Das ist unser neues Intro. Oh Gott, wie schlecht. Ja, wie gesagt, und ansonsten, wenn ihr uns was schreiben wollt, am besten an kundendienst@escgreenroom.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn euch was am Herzen liegt, oder wenn ihr irgendwas zur letzten oder zu einer der letzten Folgen dann irgendwie vom ESC Greenroom auch gerne sagen wollt. Ja, erstmal vielen Dank, Frau. Genau, und da antworten euch dann unterbezahlte Studis. Genau, wie bezahlt. Ja, da hat sich wohl die Gewerkschaft dann wieder durchgesetzt, ne? Ach, furchtbar. Naja, okay. Dieser scheiß Mindestlohn, echt für so eine Tätigkeit. Genau. Ja, dann gehen wir doch mal in ein kurzes Update zum ESC in Rotterdam. Da hat es jetzt eine Rückmeldung gegeben seitens der EBU und des niederländischen Fernsehens. Es ist jetzt ein umfangreiches Covid-19-Gesundheitskonzept erstellt worden, wie dieser ESC in Rotterdam im Mai stattfinden soll. Wir haben ja davon schon berichtet. Es wird also das sogenannte Szenario B zunächst erstmal weitergeführt. Das heißt, A war ja, der ESC findet statt, wie wir ihn kennen. Das kann natürlich aus den bekannten Gründen nicht passieren. Und im Moment ist also Szenario B. Das heißt, die Künstler sind auf der Bühne und es wird wohl, wenn auch, eine verkleinerte Delegation vor Ort geben. Das Konzept gilt für alle akkreditierten Personen. Das sind Künstler, das sind Tänzer, das sind, weiß ich nicht, Kameraleute, Bühnenleute, wie auch immer. Danach wird also empfohlen, dass alle Teilnehmer aus dem Ausland vor der Abreise in den Niederlanden für 5 Tage in Quarantäne gehen. Dann müssen sie spätestens 72 Stunden vor Abflug negativ auf Covid-19 getestet werden. Wenn sie dann in den Niederlanden angekommen sind, dann müssen die Delegationen im Hotel bleiben, außer wenn sie Proben haben, wenn sie zu den Live-Shows gehen oder irgendwelche programmbezogenen Aktivitäten in Rotterdam, da in der Heurarena stattfinden. Also so, ich sag mal, Rahmenprogramm wie Euroclub und so weiter wird es ja dann in diesem Jahr tatsächlich nicht geben. Oder dieses Eurovision Village, diese auf dem Marktplatz so mit Bühne und so weiter, das wird es wohl tatsächlich wohl auch nicht geben. Und jeder, der in der Ahoy Arena arbeitet, Crew, Künstler, Medien, wird also regelmäßig in einer speziellen Einrichtung neben der Arena dann auch getestet werden. Das ist ja eigentlich ganz umfangreich. Sonja, du hast ja auch schon mal vom ESC aus berichtet. Kannst du dir sowas vorstellen, dass man als Medienmensch sich diesen Vorgaben so unterzieht, dass man da auch noch journalistisch dabei arbeiten kann? Ja, klingt erstmal nach wenig Spaß, ne? Ja. ja, das ist ja, glaube ich, nicht nur eine Frage für Journalisten und Journalistinnen. Also es ist natürlich, musst du es auf diese Art durchziehen, weil anders kannst du es nicht durchziehen. Jetzt bei unserem Beruf frage ich mich so ein bisschen, was da überhaupt Leute vor Ort sollen. Also ich meine, abgesehen von Leuten, die da die Kameras machen müssen oder so, die wahrscheinlich auch nicht als Journalisten akkreditiert sind, sondern da als Crew. Da geht's nicht anders, aber was ist der Mehrwert für Journalisten, wenn sie vor Ort sind? Also ich weiß gar nicht, ob du dann theoretisch richtig in dieser Bubble drin bist. Also bist du theoretisch wahrscheinlich, wenn du dich den gleichen Sachen unterwerfen musst, wie alle anderen auch. Aber wie nah du dann wirklich mit Künstlern zu tun hast, weil sonst sitzt du ja mit denen in irgendwelchen Interview-Kabuffs da im Pressezentrum eng aufeinander und machst deine Interviews oder du bist auch mal bei irgendwelchen Abendterminen, wenn die so kleine Pressetermine machen, wenn die in irgendwelchen Bars Mini-Konzerte machen, da bist du auch unterwegs, das fällt ja alles weg. Also so der Großteil der Sachen, die wirklich dieses Erlebnis auch aus Journalistensicht ausmachen, ist einfach nicht da. Deswegen sehe ich für mich jetzt keinen Mehrwert, wenn es heißt, okay, du kannst da hinfahren, finde ich, klingt eher stressig mit vorher Quarantäne, kann jetzt auch gar nicht jeder. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich könnte es vielleicht sogar im Moment. Aber dass du sagst, du sperrst dich vorher weg und dann hast du ja trotzdem die Reise. Also du wirst ja auch nie eine 100%ige Sicherheit haben, weil du musst ja irgendwo auf Menschen treffen, wenn du irgendwie da hinreist und vor Ort ein paar Sachen machst. Also finde ich schwierig. Also ich weiß auch nicht, ob man da jetzt dringend Journalisten, Journalistin vor Ort braucht. Das kannst du inzwischen alles auch auf eine gewisse Art online machen. Wir kommen gleich zu einer Sache, da habe ich es schon in komplett online erlebt. Davon kann ich dann berichten. Ist, glaube ich, das Beste auch für den ESC, für die Durchführung. Also du musst ja sehen, dass du so wenig wie möglich Leute vor Ort hast. Und du umgehst diese Sache ja schon mit, dass du sagst, okay, Background-Sänger brauchen wir jetzt nicht alle zwingend vor Ort, weil wir es jetzt mal vom Band machen. Wenn du so eine Regelung triffst, dann musst du ja auch auf anderen Ebenen gucken, wo kann ich noch irgendwas einsparen. Ja, da müssen wir dann leider auch dran glauben, denke ich. Ja, es ist schwierig, ne? Also das kann ich mir im Moment auch nicht so wirklich vorstellen. Also ja, also bei mir wäre es jetzt bei mir speziell ist halt auch so hier, der ESC Green Room ist ja auch tatsächlich ein Hobbyprojekt, auch wenn wir das versuchen, so professionell wie möglich ja auch irgendwie zu machen. Aber man bezahlt das auch irgendwie tatsächlich so ein bisschen aus eigener Tasche, diese Reise und so weiter. Und dann muss man dann eben halt wirklich dann auch so in Quarantäne. Also das würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon gar nicht bei einer, ich sag mal, normalen Urlaubsreise in dem Sinne machen, weil da würde ich tatsächlich jetzt noch das Jahr so ein bisschen abwarten, bis wir dann auch alle durchgeimpft sind und so. Und ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Auftrag hätte, ich würde für den NDR irgendwie halt als Reporter losgehen und da meine Interviews machen und so weiter, da denke ich schon, vielleicht zwingend müsste man dann auch vor Ort sein. Aber so, um jetzt da so seine Interviews irgendwie zu tun, ist so jetzt als Podcast, ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Also ja, ich. Also ich habe ja meinen Auftrag sozusagen mit bleistiftrocker.de, aber also trotzdem, ich meine, die Interviews kannst du heutzutage genauso über Zoom oder sowas führen, das macht man ja auch schon, also mache ich sowohl bei dem, was ich für Fußball arbeite, für ein HR, als jetzt auch für Bleistiftrocker. Ja, das sehe ich dann nicht, also sehe ich mehr Nachteile, da vor Ort zu sein, als Vorteile. Es ist natürlich, mir blutet auch das Herz, aber du hast es ja schon beschrieben. Es gibt ja vieles von diesem Drumherum gar nicht in diesem Jahr. Dann blutet mir das Herz auch wieder weniger, weil ich sage, was ist mein Vorteil, vor Ort zu sein? Der ist ja sozusagen weg. Yeah. Also, wenn das gescheit angeboten wird, dass man Interviews über Zoom oder was für eine Plattform auch immer machen kann, dann muss man das auch so machen, finde ich, in der aktuellen Situation. Und du sagst, ja, es wird dann irgendwie auch wiederkommen beim nächsten Mal. Und ja, ob mit oder ohne Auftrag. Ich habe auch vom NDR gehört, dass die ihre Onliner nicht hinschicken. Steht auch schon eigentlich fest. Ja. Und auch das ist sinnvoll. Ich meine, es wird uns natürlich fehlen, dass sie da mit ihrer Ukulele rumlaufen und da mit den Künstlern direkt was zusammen singen und so. Aber ja, muss halt dieses Jahr ausfallen. Was will man machen, ne? Kommt wieder, meine Güte. Ja, oder man muss es vielleicht auch einmal umdrehen und muss dann sagen, ja, vielleicht erwächst daraus jetzt auch irgendwas für die nächsten Jahre einfach als ganz, ganz gut. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch so bei mindestens einer Veranstaltung jetzt aus der Podcast-Community. Im letzten Jahr war ja dieses Podstock war ja auch online. Das ist ja eigentlich, wir zelten und wir wohnen in einer Jugendherberge ein langes Wochenende und ja, unterhalten uns auch über Podcast oder nehmen auch Live-Podcast auf und so weiter. Das ist in der Nähe von Hildesheim. Nun bin ich nicht so ein großer Freund von Camping. Und im letzten Jahr war das für mich einfach dann doch mal eine schöne Sache zu sagen, ach ja, da klinke ich mich jetzt mal ein online. Das war nicht das Gleiche, wie wenn man gemeinsam am Lagerfeuer irgendwie sitzt und sagt irgendwie, man lernt sich analog irgendwie halt kennen als jetzt digital. Aber es ging auch, ne? Also vielleicht sind so einige Dinge, dass man auch in Zukunft dann, selbst wenn man vor Ort ist, Zoom-Interviews macht, aber man muss dann vielleicht nicht mehr durch die halbe Stadt laufen, um an ein Interview zu kommen oder so, weil es vielleicht terminlich vielleicht auch nicht ganz so klappt. Und insofern vielleicht ergeben sich da ja auch ganz, ganz interessante neue Aspekte, wie man so ein ESC auch abhalten kann. Natürlich ist dieses vor Ort nicht sozusagen zu ersetzen, aber vielleicht gibt es da ja auch nochmal so die ein oder andere neue Erkenntnis für die nächsten Jahre, ne? Ja, das ist ja eine große Diskussion so generell und jeder sagt irgendwie so, nee, man muss vor Ort sein, wenn es um irgendwelche Sachen geht und dann sagt mal wieder, ja, aber ob du jetzt mit dem Flugzeug da um die halbe Welt fliegen musst für die Konferenz und jeder will das aber so für sich, doch, das brauche ich und so. Ja, es ist so eine grundsätzliche Überlegung. Ich finde eher, man sollte sich das so als Zusatz irgendwie immer im Hinterkopf behalten können und das irgendwie auch durchführen, dass du irgendwelche Events, die du sonst nicht hinkriegst, halt online irgendwie schneller mal zusammenschalten oder so. Gerade für mich in meinem Beruf ist es natürlich doch besser, das merke ich jetzt, komme ich wieder ein bisschen zum Fußball. Im Moment finden Pressekonferenzen halt komplett online statt. Du klingst dich da irgendwie dann ein mit dem Link und dann erscheint irgendwann da der Trainer oder wer auch immer gerade befragt wird auf dem Screen und dann stellen alle ihre Fragen und dann gehst du wieder raus. Und das ist doch noch was anderes, als wenn du vor Ort bist und natürlich dich mit Leuten unterhältst und halt nicht nur die Journalisten, Journalistinnen, die Kollegen, die halt auch irgendwie drin sind, mit denen du vielleicht doch nochmal redest, weil es dauert, bis der Trainer überhaupt kommt. Aber gerade so mit Vereinsoffiziellen oder so, da kriegst du ja nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür, was gerade los ist. Und ich finde, in meinem Job braucht man das zu einer gewissen, also zu einem gewissen Grad auch. Mhm. Beim ESC, da ist es ja auch wieder so, dass diese ganz besondere Atmosphäre, die hast du ja vor Ort relativ krass. Du weißt, glaube ich, wovon ich rede. Mhm. Also dieses ESC-Gefühl, das wird ja total fehlen, wenn du sowas jetzt digital machst. Also da ist ja auch nochmal eine Ebene, die nicht da ist. Und wenn du dann eingeladen wirst von, ich erinnere mich immer an diesen Abend in Stockholm in der Bar, die Holländer da gemietet hatten. Und dann war ich da mit Daue Bob, war das damals, mit dem gelabert. Dann habe ich mich noch länger mit den Common Linnets da unterhalten, irgendwo in irgendeiner Getränkeabstellkammer von dieser Bar und so. Auch so spontan, also dass ich gesagt habe, hey, wenn die jetzt auch hier sind, die Common Linnets, kann ich mit denen auch kurz reden. Und dann, ja, auch Ilse hat gesagt, kein Problem, die müssen zwar in 10 Minuten auf die Bühne, aber in den 10 Minuten kannst du mit denen reden, wie du willst und so. Und nimm das ruhig auf. Also sowas fehlt dir ja. Ja, das stimmt. Ist gerade, ja, also das sowas fehlt dir natürlich als Fanerlebnis total, aber ich finde auch in meinem Beruf ist es doch einiges, wo ich denke, boah, da könnte ich jetzt irgendwie mehr rausholen, wenn ich doch vor Ort wäre. Und du kannst nochmal vor Ort irgendwie gescheit was drehen, wenn du mit den Leuten nicht E-Mails schreibst, sondern wenn du so im Smalltalk bist. Auch wenn ich schlechter Smalltalker bin, so wenn ich Leute nicht kenne, aber du weißt trotzdem, was ich meine, weil manchmal klappt es ja dann doch, wenn du mit Presseleuten redest, dass da doch noch ein bisschen was kommt und hey, und morgen sind wir da, kommst du auch vorbei und sowas. Doch, das fehlt. Es würde auch weiterhin fehlen, wenn wir nur digital dabei sind. Aber ich finde diese digitale Sache als Ergänzung wichtig. Ja, ich glaube, das bleibt sie auch. Und ich hoffe auch, dass sie das bleibt. Das denke ich auch. Also, ja, werden wir mal sehen, ne? Das wird sicherlich interessant. Ob jetzt Publikum dabei ist, das weiß man noch nicht. Das sollten sie nicht machen, ne? Nee, ich glaube, also im Moment, da ja jetzt doch auch noch so ein bisschen so die dritte Welle ja auch droht oder ja auch schon teilweise so im Gange ist, ist dann die Frage, ob das dann wirklich bis Anfang Mai wirklich abgeebbt ist und wird man wohl oder übel vielleicht auch tatsächlich ohne Publikum irgendwie auskommen müssen. Oder man wird wie bei Böhmermann irgendwie dann so von der Crew irgendwie noch so ein paar Leute ins Publikum setzen, die dann wenigstens da ein bisschen applaudieren oder so. Aber auch das werden wir ja erstmal sehen. Das sind ja dann auch eher so Gerüchte und Spekulationen, ob das dann jetzt was wird oder nicht. Da halten wir euch dann mal auf dem Laufenden, ne? Du hast immerhin Vorlauf dafür. Mhm. Also die werden ja ein Szenario dafür haben, wenn wir kein Publikum haben, dann musst du die Kameras ein bisschen anders stellen und so. Du hast halt nicht diese Shots auf dem Publikum. Da wieder zurückgehend zu vor einem Jahr, als die Dänen irgendwie so 24 Stunden vor der Durchführung ihres Melodie Grand Prix erfahren haben. Ja, schön, dass ihr eine 10.000er Halle gebucht habt und 10.000 Tickets verkauft habt, aber die muss leider leer bleiben. Und dann gab's halt diese Kameraeinstellungen oder gleich das erste Bild, in dem die Moderatoren, waren's die Moderatoren, weil irgendwie ein Act schon, einfach einmal quer durch die Halle gehen sollte. Und das wurde gefilmt, diese Halle war komplett leer. Ja. Also die haben jetzt länger Vorlauf und können sich darauf einstellen und damit so ein bisschen dann spielen. Und es wird nicht ganz so traurig aussehen, wenn sie vorbereitet sind. Natürlich ist es traurig, natürlich ist es nicht das richtige ESC-Erlebnis, aber wir wissen alle, warum, und wir wissen auch alle, dass wir das wieder kriegen werden. Okay, dann halten wir euch aber auf dem Laufenden und werden mal sehen, wie es dann gespannt. Im Mai dann weitergeht. Ja, wir haben auch schon so ein paar Ideen, wie wir dann auch den ESC, wenn er dann also in den Proben ist und so weiter, dann zu begleiten. Das werden wir euch dann zu späterer Zeit dann irgendwie auch nochmal genauer erklären. Ja, ein ganz wichtiger Part ist ja bei diesem diesjährigen ESC, dass man vorsichtshalber von jeder Delegation bis Ende März ein sogenanntes Backup-Video haben will, falls die entsprechende Delegation auf einmal nicht mehr nach Rotterdam einreisen darf. Also entweder, weil man in den Niederlanden auf einmal einen absoluten Lockdown macht und keine mehr aus dem Ausland reinlässt oder so, oder bestimmte Leute aus bestimmten Ländern nicht mehr reinlässt und so weiter. Und dafür wird vorsichtshalber ein sogenanntes Backup-Video gemacht. Und dieses Video hat unser Jendrik, ich sag jetzt mal unser, also unser deutscher Song I Don't Feel Hate, wurde jetzt in Litauen aufgenommen am letzten Donnerstag. Da gibt es bei Eurovision.de auch Fotos dazu, die verlinken wir euch nachher auch noch in den Shownotes. Ja, der NDR hat sozusagen einen Kontakt, der wohl irgendwie daher rührt. Im letzten Jahr war ja The Roop bei dieser Ersatz-Elfi-Veranstaltung ja auch als Act eingeladen, live vor Ort. Und da waren wohl die Kollegen aus Litauen, die das sozusagen technisch alles betreuen, auch zugegen. Und der NDR hat da so diverse Kontakte geknüpft und die haben jetzt in einer Eishalle war das jetzt, unter eigentlich fast schon Realbedingungen auf einer, ich sage mal in Anführungsstrichen, ESC-Bühne jetzt dieses Backup-Video aufgenommen. Und insofern, das war eigentlich ganz interessant, weil zum einen ist noch ein ganz interessanter Fun-Fact dabei herausgekommen. Die Regel ist die, es wird sozusagen ein Probendurchlauf simuliert. Wer schon mal, naja gut, viele werden von euch noch nicht vor Ort gewesen sein bei so einer Probe, also erzähle ich euch das nochmal. Es gibt immer so 2, 3 Durchläufe für jeden Act, die gehen glaube ich auch so ungefähr 20, 25 Minuten. Das sind meistens 3 Durchläufe. Und dann wird einfach sozusagen der Auftritt technisch geprobt und dann können die Delegationen noch Anmerkungen machen, was sie gerne noch geändert haben möchten und so weiter. Und das wurde jetzt sozusagen, jetzt simuliert. Da musste die deutsche Delegation oder jede Delegation bei der EBU eine bestimmte Stunde anmelden, in der sie dieses Backup-Video aufnehmen. Und sie müssen dann entscheiden, das sind glaube ich auch 3 Durchläufe gewesen, welcher der Durchläufe soll dann dieses ESC-Backup-Video sein. Dann musste da wohl ganz aufwendig, deswegen war das wohl eine ganze Stunde, dann das gesamte Video musste dann an die EBU hochgeladen werden. Dann sollten wohl auch sämtliche Kameraeinstellungen wurden auch nochmal einzeln hochgeladen, damit man wohl letztendlich nicht irgendwie schummeln kann, dass man sozusagen mehrere Auftritte macht und dann schneidet man die zusammen und dann sagt man, hey, das ist mein Backup-Video, sondern dass das sozusagen ein kompletter Durchlauf ist, so als würde Jendrik am 22. Mai auf der Bühne sein. Das fand ich zumindest mal ganz interessant, wie das gemeint war. Und dann habe ich bei Eurovision.de noch einen ganz entscheidenden Fakt irgendwie noch mal nachgelesen. Wir haben ja in den letzten Monaten immer davon berichtet, bei diesen Backup-Videos oder überhaupt bei dem Auftritt ist es so, dass jetzt in Zukunft der Hauptsänger, der muss nach wie vor live singen. Nur die Background-Sänger müssen vom Band kommen. Das stimmt nicht so ganz. Jendrik hat ja zum Beispiel, ich glaube, 3 so Sängerinnen, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen diese Trompeten so tun, als wenn sie spielen irgendwie. Aber da war das jetzt so, wer als Background-Sänger auch direkt mit auf der Bühne ist, muss dann auch live singen. Das heißt, der Künstler darf dann nicht so tun, irgendwie als wenn er singt und die Backgrounds kommen dann vom Band. Das ist auch nicht erlaubt. Also wer dann mit auf der Bühne ist, das muss nach wie vor, so wie wir das bisher auch kennen, live eingesungen werden. Nur wenn jetzt ein Künstler alleine auf der Bühne ist und dann sind Background-Sänger, die können vom Band kommen. Also insofern ist das vielleicht, und das stimmt mich so ein bisschen milde, dass man so sagt, naja, selbst wenn man, das ist ja jetzt dieses Jahr nur ein Test, weil man sagt, man möchte nicht so viele, dass jetzt nicht unbedingt jemand noch 5 weitere Sänger irgendwie auf der Bühne braucht, sondern die kann er live einsingen lassen und die sind dann praktisch nicht da und müssen auch nicht mitreisen und dann bleibt die Delegation ein bisschen kleiner. Das ist doch vielleicht dabei bleibt, dass man nach wie vor sagt, alle Vocals müssen eigentlich live eingesungen werden, bis auf diese Ausnahmen, wenn man irgendwelche Bänder da einspielt. Das fand ich eigentlich noch mal so ganz, ganz interessant. Wir haben ja, Sonja, wir haben ja da auch schon öfter mal so drüber geredet und das könnte so in die Richtung gehen, dass man dann irgendwann Vollplayback irgendwie auf der ESC-Bühne sieht. Aber das scheint ja jetzt dann doch ein bisschen zurückgenommen worden zu sein, ne? Ich habe mich dabei die ganze Zeit gefragt, habe ich das von Anfang an so verstanden oder nicht? Da war ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber ich glaube schon, also dass du das, was auf der Bühne mit Mikro auftritt sozusagen, also du hast ja schon gesagt, irgendwelche Trompeten oder irgendwelche Instrumente, die waren ja nie live, das war ja schon immer irgendwie Playback und deswegen sind Bands auf der ESC-Bühne, so cool sie manchmal auch sind, dann doch irgendwie traurig, weil du weißt, die spielen jetzt alle nicht live. Aber alles, was irgendwie mit Mikro was singt, das will ich auch live hören. Also ich finde, das ist so der Kern des ESC. Also hätten sie das jetzt auch noch angepackt, dann wäre, glaube ich, wirklich was verloren gegangen. Und dass du andere Sachen aber einspielen kannst, wir werden ganz am Ende da zu einem Beispiel kommen, denke ich, wo es sein kann, dass das, was eingespielt wird, was ziemlich spannend ist, was du sonst nicht machen könntest, einfach weil du die Person nicht mit auf der Bühne hast, gibt's, ist, ja, ach, also ich glaube nicht, dass ich es anders verstanden hatte am Anfang. Also wenn ich drüber nachdenke, dass da Menschen stehen, dass sie Background-Sänger mitnehmen, die dann da stehen und aber nur ihre Lippen bewegen, dann werde ich sehr traurig. Ja, also ich sag mal so, doch ein bisschen habe ich es schon so verstanden und ich bin da tatsächlich auch drüber gestolpert, weil ich weiß nicht mehr, wo Jendrik das gesagt hatte. Er war ja jetzt neulich zum Beispiel auch zu Gast bei ESC Kompakt und ich glaube auch bei den Kollegen vom NDR bei ESC Update. Und da sagte Jendrik zumindest, ja, das hätten sie beim NDR auch erst jetzt vor ein paar Wochen so erfahren. Und er sagte, Gott sei Dank, das sind ja Freundinnen von ihm, die da jetzt mit auf der Bühne sind, sagt er, Gott sei Dank sind die auch ausgebildete Sänger. Sonst hätte er da nämlich jetzt wirklich ein Problem gehabt, wenn das jetzt irgendwie, ach, dann können die da einfach nur so auf der Bühne stehen und rumhampeln. Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen zumindestens in der Öffentlichkeit noch mal ein bisschen genauer ausformuliert worden. Deswegen fand ich das im Moment jetzt so ganz interessant. Und da habe ich, wie gesagt, so mit diesem Wehmut so, jetzt geht das langsam dann auch schon. Jetzt haben sie schon das Orchester irgendwie vor 20 Jahren gecancelt und jetzt machen sie es vielleicht auch mit den Vocals dann irgendwann auch. Und dann ist es eigentlich wirklich nur noch ein Show-Act und so weiter. Und ich persönlich weiß dann auch nicht mehr, ob ich dann den ESC wirklich noch so toll finde. Aber das fand ich dann natürlich zumindest sehr positiv, dass man das nicht so ganz aufgibt, dass schon noch so dieser Live-Effekt und vielleicht auch dieses Thema, na, schafft der oder die Sängerin das irgendwie auf der Bühne stimmlich hinzukriegen, dass man da immer noch so ein bisschen diese Ungewissheit hat, das finde ich dann schon irgendwie dann auch ganz nett. Und ja, der Ende. Vielleicht war es ja so ein Schnellschuss von der EBU. Das war ja auch relativ schnell mit dem neuen Supervisor, der das gesagt hat, wir machen das jetzt ausnahmsweise mal so. Und vielleicht haben die das dann auch einfach für sich präzisiert. Weil da kommen natürlich solche Nachfragen, so wie, können wir jetzt alles vom Band machen? Oder müssen wir jetzt den Hauptsänger, der muss, und der Rest kann drunter liegen, was will oder so? Da wird's ja dann auch, also du musst ja so eine Regel dann auch präzisieren. Weiß jetzt nicht, ob die am Anfang schon genau so präzise rausgegeben wurde an die Teilnehmerländer oder ob das, ja, ob sie es jetzt auf Nachfrage sozusagen dann doch nochmal irgendwie genauer definiert haben. Das weiß ich nicht. Ja, und unsere Hörer können jetzt auch nochmal in dem Bullshit-Bingo auch nochmal das Kreuz beim Junior-ESC machen, dass wir jetzt auch wieder darüber berichten. Da waren ja so ein paar Beispiele. Oder zumindestens, dass man gesagt hat, na, da wurde, glaube ich, ein bisschen geschummelt und da wurde die Hauptstimme auch nochmal drunter gelegt, wo dann gesagt wurde, nein, das ist nicht so, dass man vielleicht daraufhin das noch mal so ein bisschen verifiziert hat. Man hatte da beim Junior ESC, gut, da sind das Kinder, da kann man das vielleicht auch noch machen. Aber dass man sagt, da haben einige Delegationen vielleicht doch ein bisschen geschummelt, jetzt wollen wir das doch noch mal ein bisschen genauer ausformulieren. Also insofern, es kann, du magst recht haben, dass es vielleicht schon von Anfang an so gemeint war, aber dass es jetzt doch noch mal ein bisschen klarer irgendwie rauskommt, das fand ich zumindest noch mal ganz, ganz interessant. Also da gibt es einen Artikel über aktuell oder Update zum ESC 2021 bei Eurovision.de. Da steht das zum Beispiel auch drin. Das verlinken wir euch noch mal in den Shownotes. Da könnt ihr das dann auch noch mal nachlesen. Ich hatte noch zu dieser Litauen-Aktion sozusagen vom NDR zwei kleine Sachen, an denen ich ein bisschen hängen geblieben bin. Erstmal, okay, du fährst mitten in der Pandemie nach Litauen, um da ein Video aufzunehmen. weil du glaubst, dass du es in Deutschland oder dass du es andersrum, dass du es da besser hinkriegst als in Deutschland, wie auch immer, mit der Firma, die du gut findest, die, keine Ahnung, billiger ist, vielleicht auch Zugang zu besseren, ja, Räumen, Technik, was auch immer hat. Wenn ich dran denke, wie in der NDR-Doku für Jendrik, was war das? War, glaube ich, die Barclaycard Arena, wie die in dieser großen Arena in Hamburg sind und einfach mit Tape die Bühne nach Originalgröße abgeklebt haben. Also er einfach auf diesem ebenen Boden steht, der so abgeklebte Ränder hat, was die Bühne simulieren soll, und er da seine Bewegungen halt irgendwie versucht so zu simulieren, als wäre er auf dieser großen Bühne. Das war ja doch eher traurig. Aber dass man in Deutschland keine Möglichkeiten hat, das adäquat zu filmen, habe ich mir gedacht, also das glaube ich jetzt nicht so richtig. Also du hast viele Sachen, die gerade leer stehen, genauso wie sie in Köln ja auch diese Jury-Videos da aufgenommen haben, diese Performance, die dann bewertet werden sollte abschließend, wo wir von Jendrik ja auch so ein paar Schnipsel kennen, weil sie auch in der Doku war. Also diese Hallen gibt's, die Technik solltest du eigentlich auch haben, deswegen hat's mich so ein bisschen gewundert, dass sie da durch die Welt jetten. Den Fußballern wird's immer so ein bisschen vorgeworfen, teilweise auch zu Recht, dass sie halt ihre Europapokalspiele schön überall machen. Und ja, es ist natürlich offiziell, es ist eine Arbeitsreise, okay, aber eine klitzekleinen B-Notenabzug würde ich da schon geben. Und dass tatsächlich wohl von der EBU ja niemand vor Ort war, ne? Also so wie ich das verstanden habe, sind die zugeschaltet worden. Und was du auch gerade gesagt hast, es muss alles irgendwie hochgeladen werden, dass die sehen können, ja, du hast nichts getrickst oder so. Ich weiß nicht, wie mutwillig du da sein kannst und vielleicht doch was tricksen oder doch irgendwie Sachen machen, die du so vor Ort nicht machen kannst, weil jemand genauer drauf guckt, was auch immer. Ja, hoffentlich kommen diese Backup-Videos einfach nicht zur Anwendung, habe ich mir da gedacht, weil du weißt es nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass die Deutschen schummeln, das wollte ich damit nicht gesagt haben, aber einfach, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es die dann für alle 40 Länder am Ende gibt und du nicht weißt, was kriegst du da, wie gleich sind die Bedingungen wirklich, und es ist dann niemand vor Ort, sondern es wird nur irgendwie über zugeschaltet und diese ganzen Videofiles. Ich merke gerade, während ich rede, dass das eine vielleicht das andere beantworten könnte, ne? Wenn du hast ja auch gesagt, die müssen diese Videofiles alle hochladen. Das hätte mit deutschem Internet wahrscheinlich sehr lange gedauert. Wahrscheinlich sind die deswegen nach Litauen gefahren. Und eigentlich ist mein Monolog an dieser Stelle, habe ich ihn jetzt selber kaputt gemacht, dass vielleicht sogar die Antwort ist. Okay. Nee, also ich glaube tatsächlich, das Erste, es ist einfach, glaube ich, die Produktionskosten. Ich glaube, das ist so ähnlich wie manche Filmemacher in Tschechien oder so ihre Filme drehen, weil du einfach es um ein Vielfaches weniger wahrscheinlich produzieren kannst. Und man weiß es ja nicht, ob dieses Backup-Video wirklich zum Einsatz kommt. Und wenn es dazu kommt, dann will man natürlich wahrscheinlich auch das Allerbeste aus dieser Aufnahme rausziehen. Und ich denke mal, Stichwort NDR muss sparen. Das haben wir ja auch schon mehrfach auch hier so thematisiert. Und ich glaube, das ist eben das Problem. Jede Delegation muss jetzt sozusagen zwei Auftritte sozusagen finanzieren, und irgendwie muss man dann gucken, dass man das irgendwie günstig, und ich denke, in Litauen wird das mit Sicherheit günstiger sein, als wenn du das in Deutschland machst. Ich glaube, das sind einfach so Kostensachen. Und Alex Wolfslast hat das ja jetzt bei ESC Update jetzt in der aktuellen Folge vom Samstag ja irgendwie auch gesagt. Sie hat selber das beschrieben mit diesen einzelnen Files hochladen, sagt sie, natürlich kann man kriminelle Energie entwickeln, um da jetzt irgendwie was zu schummeln, aber es ist wohl mit sehr, sehr hohem Aufwand verbunden. Irgendwie hat sie auch noch erzählt, da wurde dann auch, also von der EBU ist dann jemand eingeschaltet und irgendwie ein Notar war wohl auch noch zugegen, der das wohl auch noch gecheckt hat, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Die deutsche Delegation wird das sicherlich gemacht haben, vielleicht so bei der einen oder anderen Delegation muss man vielleicht manchmal ein bisschen genauer drauf gucken, damit sie nicht schummeln. Vielleicht Stichwort Belarus oder so, weiß man nicht. Und das ist das, glaube ich, und ich glaube einfach, dass das einfach ganz profane Geschichten sind, warum man das irgendwie halt macht. Also Aber die mussten, glaube ich, jetzt auch in Quarantäne, weil Alex Wolf-Last hat dann irgendwie auch noch ein Interview gegeben bei ESC Update und die sagte, ja, ich bin jetzt auch gerade hier in Quarantäne. Also die müssen da jetzt dann wohl auch, nachdem sie dann wiedergekommen sind, da erstmal zu Hause verweilen sozusagen. Ja, das ist, Corona erfordert, glaube ich, im Moment so einige Herausforderungen, ne? Ja. Ich wollte es auch nur mal erwähnt haben. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ist ja. Ja, Jendrik war dann nochmal, habe ich ja schon eben gerade gesagt, bei ESC Kompakt im Interview. Und auch hier zeigt sich wieder das, was wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben. Er ist ein unglaublich sympathischer Typ. Also er war dann eine gute Stunde zu Gast und hat ein bisschen auch von sich und seinem Leben auch erzählt und so weiter. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, könnt ihr auch euch da gut nochmal angucken. Aber es ist halt, wie gesagt, der Song hat uns ja auch tatsächlich nicht so überzeugt. Ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich, viele schreiben ja auch, von Mal zu Mal finde ich den immer besser. Ich finde ihn eigentlich, wenn ich vor allen Dingen auch jetzt den aktuellen Jahrgang so sehe, eigentlich immer, diskussionswürdiger, sage ich jetzt mal. Und insofern, jetzt wird ja so gesagt, bei diesem Backup-Video, wir wollen das jetzt in Rotterdam nochmal ganz anders machen und so weiter. Und ich persönlich erwarte da gar nicht so wahnsinnig viel mehr davon, weil ich meine, was soll jetzt noch passieren? Also anhand der Bilder, die wir auch bei Eurovision.de irgendwie sehen. Also Jendrik wird auf der Bühne hin und her tanzen mit seiner Ukulele. Dann hat er da seine Begleiterin, die dann die Dame, die da in diesem Peace-Zeichen da irgendwie verkleidet, auch durch die Gegend rennt und mit einem schlechten Gesicht irgendwie in die Kamera guckt. Und dann wird im Hintergrund ein bisschen LED-Bespielung sein. Was soll da noch anderes kommen? Also das frage ich mich da tatsächlich. Und ich habe da jetzt auch nicht Erwartungen, dass ich jetzt denke, boah, und jetzt macht also die deutsche Delegation irgendwie noch was ganz, ganz Geiles und so weiter. So viel reicht bei mir die Fantasie einfach auch nicht, ne? Ich wüsste auch nicht, was sie da noch machen sollen, weil der Song ist einfach nicht gut. Ja, ja. Also da kannst du nichts draus zaubern, finde ich. Nee, genau, genau. Und du musst ihm auch diesen Auftritt lassen, weil das ist sein Auftritt. Du merkst, er fühlt sich in diesem Auftritt ja wohl. Also ich finde, das kommt ja schon rüber bei allem, was wir bis jetzt gesehen haben. Und dann musst du ihn auch in diesem Auftritt lassen. Das ist jetzt unabhängig davon, dass ich den Song nicht mag und dass sie von mir aus auftreten können, wie sie wollten, ich ihn wahrscheinlich trotzdem nicht mögen würde, finde ich jetzt nicht, dass du den komplett auf links drehen solltest. Das wäre Quatsch. Deswegen erwarte ich ja jetzt auch keinen. Warum sollen die jetzt, wenn die müssen ja schon dieses Backup-Video so gut wie möglich machen, weil die ja wissen, es ist ja jetzt nicht so unrealistisch, dass das vielleicht trotzdem zur Aufführung kommt. Da werden die ja nicht sagen, wir machen jetzt so Backup-Video, zeigen da ein paar Fotos von und dann, aber dann hauen wir in Rotterdam richtig einen raus. Das wäre ja auch eine scheiß Strategie, die werden die auch nicht verfolgen. Ist ja Quatsch. Aber ja, das ist witzig, dass du sagst, dass du es immer schlimmer findest, um es brutal auszudrücken. Weil ich es eigentlich, ich finde es immer noch so, wie ich es von Anfang an fand, das ist einfach komplett nicht meins. Da bleibe ich auch dabei und das ist auch nichts, was ich mir schön hören kann. Es ist aber bei mir auch nicht, dass ich sage, ich finde es von Mal zu Mal schlimmer, weil meine Güte, es ist nicht meine Musik, deswegen höre ich es auch nicht wirklich. Ich werde es ja dann nochmal genug hören, wenn wir hoffentlich irgendwie Proben anschauen können und wie es auf der Bühne umgesetzt ist, dann werde ich es ja wieder hören und dann wird es mir auch nicht gefallen. Meine Güte, also es ist, ich bin da jetzt, was ich am Anfang gesagt habe, bin da jetzt einigermaßen drüber weg. Es ist einfach, es hat mich geschockt, als es rauskam und nee, was noch in dem Interview ganz schön war, das mich schon, nicht gewundert, aber das hat mich, das fand ich schon sehr interessant, dass Jendrik scheinbar auch sich sagt, ja gut, es gibt halt Leute, die meinen Song auch nicht mögen. Hat er so auch ein bisschen so über, natürlich auch über Hate Speech nochmal, er sagt so, ja, auf seiner eigenen Seite oder auch bei TikTok oder so, ist das dann schon eher so, weil sie wissen, da stecke ich dann dahinter. Ja, finde ich irgendwie ganz, finde ich jetzt doof. Oder die meisten schreiben schon irgendwie, oh ja, toller Song. Und eher so in Blogbeiträgen oder so, da schreiben dann so Leute dann auch so, ja, ich hasse den Song und wow und so weiter. Und er sagt aber auch selber, ja gut, da stehe ich dann drüber, es können ja nicht alle gut finden. Und womöglich hat er sich auch ein bisschen damit abgefunden, dass er vielleicht auch eher im letzten Drittel irgendwie halt auch landet. Vielleicht wurde das beim NDR auch schon thematisiert. Zumindest hat er erzählt, dass er auch sozusagen gewarnt worden ist, so ja, da könnte das jetzt irgendwie halt so und so. Er hat aber auch, glaube ich, einen ganz guten Blick auf die ESC-Community, so wie die manchmal so drauf sind und so Songs bewerten. Wir machen das ja auch. Insofern glaube ich, ist er schon in sich ruhend und das finde ich schon mal ganz gut, dass wenn es dann am 22. Mai dann vielleicht nicht so toll läuft, dass er, glaube ich, jetzt nicht am Boden zerstört ist. Und insofern, das fand ich noch mal so ganz, das fand ich noch mal so ganz interessant, dass er das so noch mal erzählt hat. Ja, ist ja genau das, was er in der Pressekonferenz auch gesagt hat. Also, dass es okay ist, wenn jemand sagt so, ja, ich komme jetzt als Typ mit dir nicht klar. Das war, glaube ich, so der Tenor in der Pressekonferenz. Wenn du sagst, der Song, das ist nichts für mich, es ist eine legitime Meinung. Normalerweise würde ich dann sagen, ja gut, dann höre ich mit denen nicht weiter an und verbringe meine Zeit mit Songs, die ich mag. Das mache ich ja bei Bleistiftrocker.de auch ziemlich viel so, dass ich deswegen eher gute Rezensionen schreibe, weil ich mir die schlechten Sachen erst gar nicht vornehme. Also warum soll ich, wenn jetzt irgendwelche Nachwuchskünstler kommen und sagen, hier willst du darüber was schreiben oder so und ich denke, das gefällt mir nicht, warum soll ich da jetzt Leute, die einfach am Anfang stehen mit irgendwas, warum soll ich die in die Pfanne hauen mit meiner Meinung? Dann mache ich es lieber gar nicht. Und also wenn jetzt irgendwie, oh sorry, am Mikro gewackelt, wenn jetzt Lady Gaga was rausbringt und ich finde das nicht gut und ich schreibe, dass ich das nicht gut finde, das wird Lady Gaga nicht erreichen und es wird ihr auch scheißegal sein. Also da kann ich, das schreibe ich dann, warum auch nicht. Und das ist ja dann auch der entscheidende Unterschied, also wie du es gerade gesagt hast, wenn du sagst, ich mag deinen Song nicht, meine Güte, wenn uns jemand sagt, ich mag euren Podcast nicht, gut, dann schade, aber dann gut, dann hörst du ihn dir nicht an und vielleicht gibt's andere Leute, die es mögen, alles völlig gut. Der Unterschied ist ja der persönliche Angriff. Und das, sowas geht halt gar nicht. Also, dass du dann auf eine persönliche Ebene gehst. Das ist, leider gibt's viele Menschen, die das dann machen. Ich hoffe auch, dass das so hier nicht rüberkommt, glaube ich aber auch nicht. Also wir sagen, wir mögen den Song nicht, wir haben es teilweise musikalisch hergeleitet beim letzten Mal, warum? Finden ihn als Typ ja eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, mir redet er zu schnell, wenn ich mitschreiben muss, aber gut, das ist Berufspech. Aber ja, er macht es, was er macht, gerne, das merkst du ihm an. Das ist super, ich hätte mich riesig gefreut, wenn mir der Song besser gefallen hätte. Ja, damit kann er, glaube ich, trotzdem leben. Also du musst immer damit leben, dass es nicht jedem gefällt, was du machst. Und das, er weiß das und das ist auch in der PK ja so rübergekommen. Und wenn Leute ihn aber persönlich angreifen, dann ist das ein No-Go. Ich glaube, hat er nicht neulich sogar so ein Video gemacht mit Top-Hate-Speech zu seinem Beitrag genau. Oder so, habe ich irgendwas gesehen. Also er greift das ja dann auch so ein bisschen humorig auf. Das ist wahrscheinlich so, musst du auch damit umgehen dann. Ja, das ist ja bei ganz vielen Sachen so, ne, die man so wenn man so seinen Kopf irgendwie online irgendwo reinsteckt irgendwie und man hat da eine gewisse Höhe, eine gewisse Größe, dann kommen natürlich die Leute, die dann abhaten, was ja, ist scheiße, ne? Dass es so ja, normal natürlich. Ist. Ey. Ja, das ist gut, das ist ja auch der Inhalt seines Songs, aber das ist halt schon, ja, also inhaltlich haben wir ja auch tatsächlich in der letzten Folge darüber gesprochen, aber das war jetzt nochmal so ein bisschen so das kleine Update zum deutschen Beitrag. Also werden wir mal ein bisschen weiterverfolgen. Ja, und der Hauptgrund, warum wir ja heute diese Podcast-Folge machen, es standen ja jetzt noch einige Vorentscheide aus. Und ich sag mal so etwas fragwürdige Songpräsentation. also wir gehen eigentlich heute noch mal eher so auf die Vorentscheide ein. Sonja wird da gleich tatsächlich von Dänemark berichten. Da ist sie in Anführungsstrichen tatsächlich vor Ort auch gewesen. Und ich wollte nur noch mal so 2-3 Sätze irgendwie halt ja, bitte, bitte, bitte. Über Moldau irgendwie noch mal sagen. Also auch in Moldau ist wieder die Teilnehmerin aus dem letzten Jahr, Natalia Gordienko, noch mal gesetzt worden. Die ist letztes Jahr mit so einer Powerballade und ja, Leute, schlagt mich tot. Ich glaube, die war auch schon mal 2006, glaube ich, auch beim ESC. Also sie ist jetzt, glaube ich, nochmal dann wiedergekommen, sollte 2020 antreten. Mit so einer einsame Zahnarztfrau singt eine Ballade-Ding. Und dieses Jahr hat sie was komplett anderes gemacht und hat sich da den Philipp Kirkorov, den wir, ja, der ähnlich wie auch Christa Björkmann. auch hier wieder beim Bullshit-Bingo ein Kreuz machen. Ich habe wieder den Namen Christa Siegfrieds genannt. Ähnlich erfolglos wie Christa Björkmann hat Kirkorov 1995 für Russland auch einen Song gesungen und ja, der fällt halt schon alleine durch seine Optik auf und der hat enorm viele ESC-Beiträge betreut. Und es wurde, ich gucke jetzt gerade noch mal, wann war das? Am 4., glaube ich, ne? Am 4.3. war diese Songpräsentation. Und weil wahrscheinlich in Moldau es nicht möglich war, da eine große Veranstaltung draus zu machen, wurde das kurzerhand irgendwie nach Moskau verfrachtet. Und das konnte man eben auf YouTube im Livestream sich irgendwie halt anschauen. Wurde erst angeteasert für, weiß ich, glaube 19 Uhr. Und dann gab es erstmal mindestens eine Stunde Verspätung, bis das irgendwie dann angelaufen ist. Dann konnte man zwischendurch bei Instagram so ein Live-Video, wie das da vor Ort war. Und dann sah man da so ein Theater mit, ich weiß gar nicht, wie viele, da waren noch womöglich vielleicht sogar um die 1000 Personen oder 700, 800. Es war ein volles Theater. Also es war ein volles Theater. Und man hat so gedacht, mit Background, Interviews, da waren diese zwei russischen Zwillinge, die 2014 beim ESC für Russland angetreten waren, die haben dann Interviews geführt, auch so ganz nah und dann so, hey, hallo, schön, dass du da bist. Gut, ich habe es jetzt nicht verstanden, weil es russisch war, aber da habe ich auch so gedacht, so, ihr habt kein Corona oder das war irgendwie ganz komisch. Und dann hat aber hat das erstmal ganz lange gedauert, bis dann überhaupt dieser Song dann auch mal präsentiert wurde. Und dann hat dann erstmal Kirkorov irgendwie stundenlang seine ganzen Erfolge an so einer Leinwand da irgendwie so präsentiert, angefangen von seinem Auftritt beim ESC und wen er da alles. Gut, er hat ja auch da teilweise ganz erfolgreiche Sachen gemacht. Also sprich, der hat ja zum Beispiel auch, wir haben letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, über diesen Tür auf, Tür zu Auftritt da aus Moldau 2018, das hat er ja auch. Wobei der musikalisch war der nicht gut, das muss man jetzt erwähnen. Der ist ja nur durch diese Bühnenshow überhaupt speziell geworden, aber also meine zwei, die mir da immer einfallen, sind natürlich die beiden Sergei Lazarev-Auftritte, ne? Ja. Das war super pompöse Musik. Ja, und dann mit irgendwie ganz aufwendigen, ganz aufwendiger Optik und so weiter. Ich glaube, bei Lazarev, dieser Auftritt da in Stockholm, weiß ich, das hat doch, glaube ich, 500.000 Euro gekostet. Irgend sowas habe ich da mal gehört. Das war Wahnsinn, ne? Diese Wand, ja, auf genau. Der da rumgeklettert ist. Also es war ja so eine Wand, wo er dann auch so da kamen dann so aus dieser Leinwand irgendwelche Vorsprünge raus, über die er dann geklettert war. Und also das war schon, selbst da war der Song ja auch sehr dünn. Also da war es dann wirklich auch diese Optik. Und er hat wohl irgendwie tatsächlich so ein bisschen so ein Händchen dafür, diese Beiträge da wirklich auch dann gut zu präsentieren. Und das hat er so in ich würde mal sagen, so Ralf Siegel-Manier irgendwie, was er denn alles schon so Geiles gemacht hat in den letzten 30 Jahren. Also es hörte dann auch gar nicht auf. Also dadurch, dass man es ja dann auch nicht sprachlich versteht, irgendwie denkt man auch so, oh Junge, komm doch mal zum Punkt. Und Natalia hat dann vorweg so ein kleines Eurovision Medley dann live auf die Bühne gebracht, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Da ist sie so einmal so quer durch die ESC-Geschichte irgendwie musikalisch gelaufen mit Tänzern und das war alles gar nicht jetzt so so schlecht gemacht. Und ja, und dann wurde irgendwie per Video der Song Sugar, der Beitrag aus Moldau 2021, eingespielt. Und naja, ich würde mal sagen, das ist nichts für Diabetiker, ne? Also es ist also sehr... Allein das Video schon. Ja, genau. Also es ist schon... Ich möchte das gar nicht so... Ich möchte das gar nicht eigentlich hier so übers Mikro irgendwie so bringen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so ihre musikalische Zielsetzung ist, so wie sie sich da jetzt präsentiert. Also ich persönlich nehme ihr das nicht so ab. Also wir haben ja, um dir jetzt ein bisschen vorzugreifen, wir haben ja so in diesem Jahr so 2, 3, 4 solcher Beiträge im Jahrgang, die so ein bisschen Eleni Fuera irgendwie halt nacheifern wollen. Und bei dem Beitrag aus Moldau würde ich mal so sagen, das ist jetzt nicht so gut gelungen. Und ich nehme der Natalia auch dieses so, ja, so sexy und so, das nehme ich ihr jetzt wirklich auch nicht so wirklich hundertprozentig ab. Wie ist dir dabei gegangen bei dem Video? Ja, ähnlich. Also ich habe mir auch gedacht, warum singt sie denn jetzt irgendwie so eine Erotikschnulze? Weiß nicht, fand ich nicht so doll. Aber ich habe natürlich dann reingeguckt, weil du mir geschrieben hattest, so völlig entgeistert, ey, was da gerade los ist bei dieser Vorstellung von Moldau, die sind irgendwie in Russland und es ist total komisch, kein Corona und so. Das war komplett, also ich finde da gar kein Adjektiv dafür, es einfach so seltsam war und so. Es ist immer aus der Zeit gefallen in vielerlei Hinsicht. Also allein dieses Philipp Kirkorov präsentiert, die Philipp Kirkorov Show mit Philipp Kirkorov. Wahnsinn. Also wie du schon gesagt hast, man hat es ja nicht verstanden, aber man wusste, er beweihräuchert sich da jetzt selbst, weil immer wieder ja dieser Einspieler kam von guck mal hier und Dima Bilan habe ich auch gemacht und so. Und dann habe ich aber wenigstens gehofft, so komm, bring mir irgendwie sowas Pompöses wie Lazarev. Du sagst, es ist dünn ohne den Auftritt. Ja, aber so ein bisschen diese Art dünn, die ich dann ab und zu doch mal brauche beim ESC. Und dann kommt da so dieses, jetzt mach mal erotisch. Und wir machen da auch was mit viel Bunt und dann musst du dir über die Lippen lecken, da ist da so Zucker drauf und so. Oh, habe ich gedacht, boah, nee, nicht noch so eine Enttäuschung jetzt in diesem Jahrgang. Also da war ich dann doch eher, naja, ich hatte so ein bisschen auf diesen Kirkorov-Effekt gehofft, dass da doch irgendwie was kommt, was so angemessen pompös ist. Und das ist ja nun wirklich nicht pompös. Es ist halt einfach, es hat so ein bisschen, jetzt spreche ich das doch aus, so ein bisschen was Billiges. Ja, ich hätte noch was anderes im Petto, aber das muss man jetzt hier nicht so bringen. Ja, also da habe ich so ein bisschen gedacht, ich glaube nicht, das ist nicht ihre Musikrichtung. Aber gut, klar, der große Kirkorov, der schwebt da ein und sagt, Baby, ich bring dich ganz groß raus. Also ja, das ist irgendwie. Ja, jedenfalls. Da wir so viele Namen gerade erwähnt haben, fändest du es nicht auch toll, wenn man einfach mal Philipp Kirkorov, Christa Björkmann und Ralf Siegel in einen Raum sperrt? Oder die so, weiß ich nicht, die dann so einen Podcast aufnehmen lässt oder so? Das könnte echt ausarten, glaube ich. Das wäre spannend. Also vielleicht kommt am Ende nur Kirkorov wieder aus dem Raum raus, das kann ich mir auch vorstellen. Aber eine gewisse Spannung wäre da, glaube ich, schon da. Ja, das glaube ich auch. Ja, das sind so die Schwergewichte in der ESC-Welt. Das wäre bestimmt interessant. Ja, das ist mir nur jetzt so als Songpräsentation aufgefallen. Es ist ja kein richtiger Vorentscheid, aber ich fand, das sollte man hier, glaube ich, noch mal so ein bisschen zur Sprache bringen. Wir reden später noch über eine gute Art der Songpräsentation. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben heute so viele Cliffhanger, also das ist ja. Man weiß inzwischen gar nicht mehr, wo überall noch jemand an der Klippe hängt. So viele Kapitelmarken kann man gar nicht setzen. Also ja, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Vorentscheiden. Und zwar zum einen Dänemark. Das Dance Melodie Grand Prix, der fand am 6.3. statt. Das war, glaube ich, auch so ein Wochenende, wo auch so ein super Saturday irgendwie halt war. Den Dänischen habe ich tatsächlich mal ausgelassen. Da bin ich auch bei Twitter auch gefragt worden, was ich denn irgendwie heute gucke. Und da habe ich dann irgendwie geschrieben, ja, Dänemark lasse ich heute gucken. Und da verlasse ich mich heute ganz auf Sonja. Erzähl doch mal, du warst ja fast vor Ort. Das wird ja vielleicht auch noch mal auch für den zukünftigen ESC 2021 vielleicht noch mal so eine Blaupause sein. Genau, ich saß zu Hause auf der Couch und war vor Ort. Da muss man, also fängt natürlich alles ein Jahr vorher an, wie wir das hier ausführlich besprochen hatten. Ich war ja letztes Jahr dort, als die in diese ersten Corona-Maßnahmen reingerutscht sind und das in dieser Riesenhalle ohne Publikum machen mussten, war ich ja dort, weil das Pressezentrum offen war. Presse konnte da arbeiten, also ich durfte ja dann auch Bilder machen vom finalen Auftritt und so Zeug, Interviews danach. Das fand ja alles statt, es war nur ohne Publikum. Und dadurch hatte ich ja diesen Kontakt und habe dann einfach nachgefragt, ja, wie sieht's denn aus, wie macht ihr das denn dieses Jahr und wird man da Interviewmöglichkeiten haben oder irgendwelche Presse-Meet-and-Greets? Das hatten die halt das letzte Mal, glaube ich, so 3 Tage vor dem Dance Melody Grand Prix schon, hatten die so ein Pressetreffen mit allen Künstlern. Da war ich leider noch nicht in der Stadt, deswegen konnte ich da nicht mitmachen, aber deswegen habe ich gefragt, macht ihr sowas? Und dann haben die gesagt, oh, schön, dass du dich meldest, schön wieder von dir zu hören und klar, dann nehmen wir dich mit auf in unsere Newsletter zu der Show und so weiter. Und dann habe ich halt auch diese Einladung dann gekriegt, so ja, könnt ihr euch wieder akkreditieren und könnt ihr dann alles irgendwie online machen. Und am Ende war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, ihr könnt die Generalprobe live verfolgen, was ziemlich geil war, nachmittags. Und das habe ich dann gemacht. Also das war zur Fußballzeit und ich habe mir dann aber wirklich die dänische Generalprobe angeguckt. Das lief dann über einen Stream, da konntest du dich einloggen und hast dann wirklich gesehen, wie das war so eine ganz normale Durchlaufprobe von vorne bis hinten. Also wirklich mit allen Moderationen, mit den Green Rooms, die halb leer waren. Also die hatten wirklich nur die Künstler vor Ort und haben dann geschaltet in irgendwelche heimischen Wohnzimmer, wo dann Freunde saßen mit Luftballons und gefeiert und dann, wir sind so stolz und alles. Und die waren natürlich teilweise dann auch noch leer in der Generalprobe und die haben so ein bisschen ins Leere gesprochen. Man kennt das ja auch, wer beim ESC mal eine Probe gesehen hat, da ist das ja auch gerne mal so. Und das einmal komplett durchgelaufen, tatsächlich auch mit, also es waren 8 Acts, beim letzten Mal war es 10, sie haben's reduziert. Einfach alles sozusagen einmal durchlaufen lassen, aber die Songs jeweils 2-mal. Also die Künstler dürfen dann ihre Songs einfach 2-mal hintereinander, so im Ablauf halt, du weißt, siehst ja, dann bleiben die Moderatoren mal wieder stehen, kriegen wieder irgendwas aufs Ohr und ach ja, okay, ja, dann machen wir es so und jetzt das als nächstes, also wirklich so, wirklich das Probenfeeling, aber in einem Showdurchlauf. Und dann die Künstler aufgetreten und nach dem Auftritt hieß es dann so, okay, alles wieder auf Anfang und dann machen wir hier den Song jetzt einfach nochmal. Das war bei allen 8 Acts dann so. Und sie haben es ja später dann so gemacht, wie es auch im letzten Jahr, dass sie eine Top 3 gewählt haben und die sind dann nochmal aufgetreten. Und das war auch in der Probe schon mit drin. Also sie haben dann so eine fiktive Top 3 gebildet und daraus am Ende dann auch einen fiktiven Sieger gekürt. Also einmal wirklich alles durch. Das ging auch ziemlich lang, dadurch, dass sie halt doppelt auch aufgetreten sind. Ich glaube, am Ende die Show an sich war so knappe 2 Stunden lang. Dadurch war die Generalprobe natürlich so an die 3 Stunden. Aber das war ganz cool hier, einfach mit Kopfhörern und diesen Bildern, wie sie dann noch die letzten Sachen irgendwie schrauben an der Show, das zu sehen. Das fand ich super spannend. Also das war eine geile Gelegenheit, das zu sehen. Und ich klopfe mal selber auf die Schulter. Ich habe dir ja danach, als ich die Generalprobe gesehen habe, quasi alles, was später passiert ist, schon per WhatsApp geschickt. Genau so ist es dann auch eingetreten. Aber dann hast du schon mal so ein gutes Gefühl für alles, was später kommt. Und ich konnte die Show an sich später, als sie live war im Stream, dann auch immer nur so bruchstückhaft verfolgen, weil sie dann so eine Art Pressetreffen gemacht haben, weil jeder Act, der auf der Bühne stand, ist direkt danach auf Microsoft Teams, war das, in so einen virtuellen Presseraum gekommen. Also die sind wirklich, du hast die im Livestream von der Bühne gehen sehen und so in der nächsten halben Minute oder so, zack, saßen die da auf der Couch vor deinem Teams-Video. Und wurden dann einfach kurz befragt. Also da waren gar nicht so viele Journalisten drin. Ich glaube, es waren irgendwie so 10, 12 oder so, die da in diesem Raum waren. Und die konnten fragen, wenn sie wollten. Ich hatte da jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Fragen, weil ich meine, die kommen gerade von der Bühne und naja, wie war es für dich? Toll. Und deswegen habe ich einfach zugehört. Und du kriegst ja dann trotzdem so ein Gefühl für die Leute, wie die von der Bühne runterkommen. Das war schon ganz spannend. Also die haben dann einfach immer kurz geantwortet. Teilweise haben halt dann auch einfach diese Hosts vom dänischen Fernsehen dann gefragt, so, ja, und wie war es für dich? Und wer sitzt bei dir jetzt im Green Room? Und also so einfach so ein paar mehr oder weniger generische Fragen gestellt. Es war dann einfach ganz süß so, ne? Eine süße Art, ein süßes Konzept. Und dadurch, dass ich die Auftritte ja schon kannte, hatte ich dann auch nicht das Gefühl, da jetzt riesig was zu verpassen, wenn ich nicht von allen die kompletten Auftritte gesehen habe, weil ich eben in diesem Pressezentrum gerade war. Das war dann schon einfach eine spannende Art, das alles zu verfolgen. Witzig war, dass es komplett dänisch war. Es war tatsächlich von Anfang an auch diese Einladungen, die ich bekommen habe, alle auf Dänisch. Ich habe dann immer auf Englisch geantwortet und die haben mir auf Dänisch geantwortet und irgendwie ist uns das so gegenseitig gar nicht aufgefallen so richtig. Und die haben halt auch immer, ich verstehe das meiste ja, die haben dann auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt und so. Und natürlich hätte ich da auch sagen können, ja, könnt ihr mir das jetzt nochmal übersetzen oder sowas. Aber das hatte ich eigentlich nicht. Also ich musste das an keinen Stellen fragen, weil ob du jetzt in irgendeinem Detail was diese Künstler fragen, ob du da jedes Detail jetzt brauchst oder nicht, wie gesagt, was sollen die sagen, wenn die da von der Bühne runterkommen? Also das meiste habe ich verstanden und das, was ich nicht verstanden habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt. Sonst hätte ich natürlich auch reingrätschen können und dann hätten die mir da alles auf Englisch gesagt, natürlich. Aber es war eine witzige Erfahrung für mich, das einfach alles komplett auf Dänisch so durchzuziehen. Und es hat geklappt. Also es hat für mich gut geklappt. Und das war ich so ein bisschen stolz auf mich auch. Und das war natürlich auch eine geile Übung. Also letztes Jahr war es halt so, da war das Pressezentrum relativ voll. Da waren ein paar Dutzend Journalisten. Und da haben die dann gesagt so, ja, und die Leute, die jetzt nicht aus Dänemark kommen, treffen wir uns jetzt nochmal hier kurz in der Ecke, reden wir nochmal die wichtigsten Sachen auf Englisch, also was auch so den Ablauf betrifft oder so. Und da saßen wir dann mit, weiß ich nicht, 10 Leuten oder so und haben uns das nochmal auf Englisch angehört. Das gab's halt dieses Mal nicht und das hat Spaß gemacht dann doch. Es ist natürlich super anstrengend, aber es hat Spaß gemacht und hab dadurch, glaube ich, nochmal gut was gelernt. Habe auch gemerkt, dass mein Dänischkurs, den ich mal gemacht habe, doch nicht so umsonst war, wie viele gesagt haben, so, warum lernst du Dänisch, braucht kein Mensch, wirst du nie brauchen. So, ich bin freie Journalistin, kann ich immer mal gebrauchen. Nee, wirst du nie brauchen. Ja, das ist wieder mein Moment, wo doch mein Mittelfinger dann doch mal in die andere Richtung auch hochgeht und ich sage, ja, wo brauche ich das denn nicht? Natürlich brauche ich das auch mal. Und in dem Fall habe ich es dann gebraucht. Und ja, es war eine komplett andere Art, das zu verfolgen als beim letzten Mal, aber es war natürlich auch spannend. Und jetzt hat das denn irgendwie einen Grund gehabt, warum letztes Jahr so viele Journalisten vor Ort waren und jetzt irgendwie online gar nicht so viele? War da das Interesse nicht so groß an dem Finale? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist halt zum Beispiel sowas, das fragst du, wenn du mal neben einem Pressemenschen stehst oder so, dann fragst du den das. Aber das ist jetzt so online, ist ja jetzt nichts, was du in der Pressekonferenz so. Übrigens, ich habe da nochmal eine Frage an die Macher, wo waren eigentlich die ganzen Leute vom letzten Jahr? Also das weiß ich wirklich nicht. Es hat mich auch gewundert. Die haben ja auch Zeitungen und so weiter. Da kann ich mir doch auch vorstellen, dass da sich dann Leute dann, aber ja gut, vielleicht. Ja gut, so die. Die großen dänischen Zeitungen oder Medien waren dabei, soweit ich das abschätzen konnte, aber mehr halt nicht. Also gerade so, wie gesagt, so was Internationales. War ein Kollege aus Spanien dabei. Ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit dabei war. Der hat auf jeden Fall später in der Siegerpressekonferenz noch so 2-3 Fragen auf Englisch gestellt, die ich habe auch überlegt, so wenn ich Fragen stelle, mache ich es vielleicht doch eher auf Englisch, auch damit ich auch die Antwort verstehe. Aber die Fragen hatte ich dann auch nicht mehr, weil sie es für mich schon auf Dänisch beantwortet hatten. Er fragte dann nochmal auf Englisch und so, mit dem habe ich später nochmal ein paar Nachrichten geschrieben. Aber sonst war auch überrascht, dass es so wenig waren, gerade weil es ja eigentlich eine relativ niedrige Hürde war, dabei zu sein. Eben, deswegen, das wunderte mich. Nach Kopenhagen zu reisen ist ja nochmal was anderes, genau, als wenn du sagst, hey, ich antworte jetzt auf diese Mail und die geht ja auch über, die machen es ja auch zum Beispiel über den normalen Verteiler. Ich bin da im Presseverteiler vom dänischen Rundfunk, wie wir jetzt zum Beispiel auch in diesem NDR-Newsletter sind. Und irgendwann kommt dann von denen auch, Melodie Grand Prix Akkreditierung offen. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt, weil das, wie die warum die Leute dieses Mal nicht da waren, die beim letzten Mal da waren. Wie gesagt, die ganze Kommunikation war ja von deren Seite auf Dänisch. Hätten natürlich auch, wenn ich gesagt hätte, ich verstehe was nicht, hätten die auf Englisch geschrieben. Das ist ja auch nicht das Ding. Aber gewundert hat es mich tatsächlich auch. Ich habe gedacht, der Presseraum ist voller und das wird, dass sie zumindest mal sagen, versteht ihr das hier auch alles? Und war aber nicht. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gezwungen, so, hey, du verstehst das jetzt. Und muss sagen, wenn ich das jetzt auf so eine Prozentzahl bringen soll, muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich so 70% von allem verstanden, was ziemlich viel ist, ich auch immer noch stolz drauf bin. Und der Rest waren dann halt so wirklich Details. Du denkst, muss ich jetzt auch nicht. Also, dass mir da jetzt eine Info fehlt. Hätte mir eine Info gefehlt, hätte ich immer nachfragen können. Ja, das so vom, vom Presseablauf ist das das. Dann, wie gesagt, sie hatten acht Acts da, also auch acht Songs. Ich glaube, du hattest vorher auch schon mal reingehört, ich hatte auch vorher reingehört und gedacht so, ja, sticht jetzt nichts wirklich raus. Das Gefühl hatte ich dann auch nach der Probe schon doch auch noch. Also das war aber, muss ich sagen, das spiegelte auch mein Gefühl vom letzten Jahr wieder. Also da war es auch so, dass du sagst so, ja, da sind gute Sachen dabei, kannst du gut im Radio spielen. Ist auch nichts, was peinlich ist, wenn du es schickst oder so. Also so ein bisschen ohne richtige Ausschläge nach oben und unten. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja, war halt so. Aber du hast gedacht, okay, das, was auch immer sie da jetzt schicken, das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Aber es sticht auch nichts raus, dass man sagt, ich will, dass das gewinnt und das ist so toll. Ich muss sagen, mein Liebling nach der Probe war Emma Nicoline mit Stolly Hair. Das war ein dänischer Song. Also es war wirklich die Hälfte von den acht Tracks auf Dänisch. Das ist auch gar nicht mal so schlecht fand. Die war meine Favoritin, weil das war auch so ein guter Popsong, der hatte eine gute Message, so ich bin hier, ich helfe dir, du siehst es vielleicht nicht, aber ich bin für dich da und so. Das war ganz nett und auch ganz gut zu verstehen, fand ich. Und sie hatte auch so eine schöne Ausstrahlung, sie war das erste Mal wirklich im Fernsehen. Und bei ihr, was ich gesagt habe, man sieht die Reaktionen, wenn die Leute von der Bühne kommen. Sie hat wirklich geweint am Ende in diesem Pressezentrum, weil sie so überwältigt war. Also sie wurde dann gefragt, so, ja, wer saß denn bei dir im Green Room? Was waren das für Leute, die dich da unterstützt haben? Und dann hat sie da aufgezählt, ja, meine besten Freundinnen und so. Und irgendwann hat sie es dann so überwältigt. Das war richtig süß. Also das hatte so eine super sympathische Ausstrahlung, das Lied und sie selbst. Und war mir aber klar, okay, gewinnen wir das dann vielleicht trotzdem nicht. Und die Favoriten haben gewonnen. Und zwar die Favoriten, die ich dir genannt habe, nachdem ich die Probe gesehen habe. Und ich glaube, sie waren auch so einigermaßen die Wettfavoriten, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war ein Duo namens Für O Flam mit auch einem dänischen Song. Das ist auch schön, dass sie mal wieder das Dänische singen. Und der Song heißt Övos Pohinen, was so viel heißt wie, es ist eine total komische Übersetzung, es ist auch komisch auf Dänisch, aneinander üben. Oder es ist sogar, auf Dänisch ist es sogar reflexiv, uns aneinander üben. ich habe dir am Anfang nach der Probe geschrieben, ich glaube, das wird gewinnen, aber mir ist es ein bisschen zu trashig. Das bleibt auch dabei, das ist auch immer noch so ein bisschen meine Meinung. Aber es hat auch irgendwie sowas richtig Schönes, so ein richtig schönes 80er-Flair. Also es ist bunt, es hat diese Trash-Melodie, dann kommt aber dieses, was ja doch irgendwie frisch ist, so dieser dänische Gesang, den man jetzt auch nicht so gewohnt ist. Also es ist auf jeden Fall so ein Farbtupfer und ich muss sagen, ich habe das wirklich, als ich es dann ein paar Mal gesehen habe, da sind wir wieder bei, wie oft sieht man es am Ende wirklich, aber doch, ich fand das dann doch irgendwie, das hatte einen Coolness-Faktor und das ist ein Duo, das besteht aus einem, der hauptsächlich Musik macht und der auch den Song geschrieben hat, der Lauritz Emanuel, und der hat als Kollegen und mehr oder weniger Frontmann, der so hauptsächlich auch den Sängerpart übernimmt, Jesper Groth, das ist auch ein Schauspieler. Also den, wenn ich irgendwann mal hoffentlich mit denen spreche, werde ich ihn fragen, ob er eher ein singender Schauspieler oder ein schauspielender Sänger ist. So wie Grönemeyer, ne? So. Ja. Ja gut, bei dem hat sich so ein bisschen umgedreht dann auch irgendwann. Aber also er ist der Bekanntere in Dänemark von diesen beiden. Die haben sich irgendwann letztes Jahr zusammengetan im Sommer. Es gibt zwei Singles von ihnen schon auch auf Dänisch, die ich besser finde als den ESC-Beitrag. Das ist immer so, man denkt, ah, schade, dass ihr nicht mit dem oder dem fahrt. Aber da habe ich mich so ein bisschen reingehört und finde das irgendwie trotzdem cool, weil das hat so eine Liebe für 80er, für Trash-Beats, für was Buntes und auch so für dieses 80er-Überdrehte. Also eins dieser Musikvideos von ihnen sieht so ein bisschen aus, als würden sie Modern Talking verarschen oder wenn jemand noch diesen Film kennt, in dem Hugh Grant mal so einen abgehalfterten Popstar aus den 80ern gespielt hat und diese Rückblenden auf diese 80er-Zeit, so wirkt das. Und das hat auch irgendwie was Cooles und was Witziges. Deswegen hat's mich am Ende nicht ganz überrascht, dass die gewonnen haben. Was mich wiederum überrascht hat, dass die so knapp gewonnen haben. Weil, wie schon erwähnt, es wurde eine Top 3 gebildet. Diese Top 3, also waren Für O Flam, waren da drin natürlich. Und Jean-Michel war der Zweitplatzierte am Ende mit Beautiful, hieß sein Lied. Das fand ich auch gut. Ich fand ihn besser als den Song. Also der Song war mir ein bisschen zu generisch. Er strahlte was richtig Cooles aus. Also er konnte wirklich was und man hat gedacht, wenn du noch ein bisschen besseren Song hättest, Mensch. Und der hatte am Ende für O Flamme hatten 37% am Ende in den Votes, in den Top 3. Also war komplett Zuschauer, die das entschieden haben. Und er hatte 34, also er war richtig, richtig knapp dran. Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass die es richtig entschieden haben, weil wie gesagt, der andere Song, der hat einfach mehr Ausstrahlung. Und dritter war ein Duo, Chief Von und Thomas Buddenschön, auch mit einem dänischen Lied, Højt Over Skjernen. Die hatten 29%, die waren also auch gar nicht so weit weg. Für die hatte ich am Ende kein Gefühl mehr übrigens, weil die haben das Fake-Voting in der Generalprobe gewonnen. Das heißt, sie sind in der Generalprobe erst zweimal im normalen Durchlauf aufgetreten, dann zum dritten Mal, weil sie in den Top 3 waren und am Ende der Show nochmal, weil sie ja der Fake-Winner waren. Und dann habe ich die in der richtigen Show zum fünften Mal gesehen und habe gedacht, okay, dass mir das jetzt gefällt, das ist einfach kein Maßstab mehr. Aber die kamen scheinbar auch ganz gut an und waren ja mit 29% am Ende dann auch nicht so weit weg. Ja, ansonsten war so die Übersicht, Mike Tramp war ganz lustig, dass, der ist ja wirklich in den 70ern mal für Dänemark aufgetreten mit einem 70er-Song und ist jetzt inzwischen so ein Altrocker. Ich weiß nicht, ob man ihn mal mit Jørn aus Norwegen bekannt machen kann. Vielleicht können die so eine Supergroup aus skandinavischen Altrockern machen. Das war ganz witzig, aber es war mir eigentlich auch klar, dass der damit nicht gewinnen kann. Und die Cosmic Twins, die, glaube ich, so ein kleiner Fan-Favorite waren vorher, so zwei junge Männer zu Zwillinge. Es war auch so ein bisschen ein Hase-und-Igel-Auftritt. Ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war, aber du hast dann erstmal den einen lange gesehen und der stand da alleine auf der Bühne. Hast du den anderen gesehen, alleine lange? Und man fragte sich so, ist das jetzt wieder der oder ist das der andere? Und es war so ein bisschen, fand ich, nicht gut choreografiert. Und die hatten auch super dünne Stimmchen. Das war schade. Also, weil man hat gedacht, okay, das ist so ein bisschen Schmiss hatte der Song, aber die haben sich sofort disqualifiziert mit ihren dünnen Stimmen. Das war sehr schade. Und also ging scheinbar dann auch den Zuschauern so und ja, sind ja auch nicht mal in die Top 3 gekommen, obwohl sie eigentlich einigermaßen hoch gehandelt waren vorher. Ja, sonst war es, wie ich schon gesagt habe, so ein nettes Feld und ja, am Ende wahrscheinlich doch auch, also ich hätte mich gefreut für Emma Nicoline, aber es war dann wahrscheinlich doch der logische Gewinner, dieses Duo da am Ende. Und die waren zum Beispiel, als sie im Presseraum waren, nach ihrem ersten Auftritt, dass sie einfach total euphorisiert waren und gesagt haben, oh, hoffentlich können wir gleich nochmal auftreten, hoffentlich können wir gleich nochmal auftreten, hoffentlich sind wir in den Top 3 und dann stehen wir gleich nochmal auf der Bühne. Ja. Das ist natürlich auch ein guter Spirit, den man dann so einfängt. Die sind in der Top 3 dann auch nochmal aufgetreten, ne? Genau. Mhm. Die haben dann jeder noch einmal aufgetreten. Und das Letzte, was mir jetzt noch einfällt, was natürlich auffällig war, es war wieder mit Orchester. Also wirklich eigentlich wenige Leute da. Sie haben es auch in ihrer DR-Bühne gemacht, also da in diesem Komplex vom dänischen Rundfunk. Es war diesmal nicht in der Zehntausender-Halle. So geil, wie die Bühne beim letzten Mal aussah, aber dieses Mal war es halt eher, ich glaube, Irving hat es geschrieben in seiner Rückschau, dass es so schlauchartig war. Also es war einfach so ein viel kleineres Studio mit Screens am Rand. Da wurden dann auch Zuschauer so zugeschaltet und so, dass es so ein bisschen Atmosphäre gab, aber schon alles deutlich kleiner. Aber sie hatten wieder ein Orchester, wie auch im letzten Jahr. Und das ist ja immer irgendwie süß. Also das bringt ja so ein Flair rein, was beim ESC, wie du es schon gesagt hast, längst verloren ist. Dadurch, dass es da lange abgeschafft ist, finde ich für die Show super schön. Frage ich mich dann aber am Ende, fehlt dann was, wenn am Ende beim richtigen ESC kein Orchester da ist und man hat es aber im Vorentscheid mit Orchester gesehen? Fehlt mir da was oder fehlt mir da nichts? Kommt dann auch immer auf den Gewinner an und wie sehr das halt, wie sehr das überhaupt aufgenommen wurde, das Orchester in die Performance, ob da jetzt so ein paar Streicher im Hintergrund oder ob das richtig mit Gas gibt. Für die Show super, für später weiß ich nicht. Aber das war halt auch noch auffällig, also dass sie das weiter durchgezogen haben. Doch, hat mir in der Show an sich super gefallen. Und jetzt bin ich gespannt, weil du hast natürlich gesagt, du hast es nicht gesehen, ob du erstens noch Fragen dazu hast und zweitens will ich natürlich von dir auch wissen, wie du den Siegertitel findest, weil ich glaube, so hoch gerankt wird er gerade nicht in sowohl Wetten als auch Community. Aber sag mal, was du darüber denkst. Ja, erstmal habe ich mich gefragt, ob die beiden das jetzt ernst meinen oder ob das dann doch eher so ein bisschen, sie spielen da eine Rolle und sie sehen das, sie machen das so ironisch irgendwie halt so, hey, wir machen jetzt uns über die 80er Jahre lustig, also die Auch der Sänger hat ja da auch dieses lila Jäckchen und dann hat er so eine Buntfaltenhose irgendwie an und das ist ja schon irgendwie schwer 80er Jahre. Ich finde es ein bisschen too much. Also im Moment wird ja so getan, man kopiert das jetzt so, weil zum Beispiel im letzten Jahr Daddy auch so mit so Elektropop und so weiter daherkommt. Ich glaube, es ist einfach jetzt im Moment so ein Zeitgeist. Also ich weiß so, damals in den 80er Jahren waren die 50er so angesagt und jetzt ist es, glaube ich, im Moment, dann macht man halt Musik, die sich wie ein 80er-Jahres-Song anhört. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wie in der Mode, auch wenn man so Trends nochmal wieder neu aufleben lässt. Man muss es schon auch ein bisschen so auf die heutige Zeit trotzdem so anpassen. Und dafür ist mir das ein bisschen zu original, sage ich jetzt mal. Und was ich natürlich, als ESC-Fan irgendwie immer klasse finde, ist, wenn natürlich so ein Land auch mit seiner Landessprache irgendwie antritt. Und das da gibt es mit Sicherheit von mir irgendwie mindestens 2 Punkte dazu, wo ich so denke, ja. Aber ich glaube, ja, ich glaube, Finale wird schwierig, glaube ich. Das finde ich jetzt ein bisschen was hast du da gesagt, Chief One und Thomas Butenschön, das war vom Song her so ähnlich und dieses Beautiful war halt so, ja, typischer Pop, ne? Also das war so, ja, das, was Dänemark sonst immer so bringt. Insofern machen sie mal was anderes, aber so im Gesamt Jahrgang, glaube ich, eher unterdurchschnittlich. Ich komme jetzt mal mit einem Hot Take. Ich glaube, die Jurys werden das killen. Ich glaube, dass das schon ein Publikum findet. Das ist ja jetzt auch nicht. Es gab ja keine Jury im dänischen Vorentscheid. Das ist ja 100% Publikum. Und das ist ja schon erstmal eine Aussage, dass sie das gewinnen mit nur Publikumsstimmen. Kann natürlich auch wieder was Spezielles mit Dänemark sein. Wie gesagt, der Sänger ist ja da auch durchaus bekannt. Aber ich glaube, dass es Publikum gibt, dem das gefällt. Grundsätzlich erstmal so. Von der ganzen Art und ESC, lineares Fernsehen, kann, glaube ich, schon von so einem 80er-Ding und so ein bisschen dieses Trash-Poppige, ich glaube schon, dass das Leute ansprechen kann. Ich glaube aber, dass das die Jurys nicht anspricht. Dass das der Knackpunkt werden kann, ob sie überhaupt ins Finale kommen oder nicht. Dass die Jurys das killen können. Das wäre jetzt so mein erster Hot Take, ohne zu sehen, wie es später auf der ESC-Bühne aussieht. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da riesig was ändern. Das haben auch, glaube ich, schon ihr Backup-Video auch direkt ein paar Tage später gefilmt. War natürlich auch die erste Frage in der Pressekonferenz, bleibt ihr dänisch? Und haben gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Und das finde ich auch komplett die richtige Entscheidung mit diesem Track. Also das, ich finde, da kommt auch noch so eine Spannung raus, dass sie sagt, oh, das ist ja dänisch. Und wenn ich denke, wie sperrig schon allein die Übersetzung jetzt aufs Deutsche ist, dann will ich nicht wissen, wie sperrig dann englische Übersetzung wäre. Also hat das seinen Charme durch das Dänische, das finde ich dann auch gut. Ja, was mich jetzt hier abschließend zu meiner Arbeit dann noch ein bisschen ärgert, ich hatte eigentlich einen Interviewtermin mit denen am Sonntag, also am Tag danach. Und dann stellte sich raus, dass sie sich wohl ein bisschen übernommen haben, mit Interviewterminen zu planen und gesagt, können wir das verschieben und das wird jetzt heute leider doch nichts. Und ich warte immer noch auf einen neuen Termin. Also so ein paar Detailfragen hätte ich dann schon noch gehabt. Vielleicht hätte ich die dann auch in der Pressekonferenz gestellt, aber ich dachte, komm, ich habe morgen meinen Interviewslot und da kann ich mit denen nochmal in Ruhe reden, wenn die vielleicht auch selber ein bisschen runtergefahren sind von diesem, oh, wir haben gerade gewonnen und jetzt alles so aufregend, sondern das ist einfach, dass man das mal in Ruhe dann bereden kann. Das hat leider noch nicht geklappt. Ich hoffe, das holen wir noch irgendwie nach. Als ja doch so ganz, ganz spannende Personen sind eigentlich. Und ich höre nicht auf zu reden, merke ich gerade. Aber Dänemark hat das Gleiche gemacht wie im letzten Jahr. Sie schicken einfach wieder ein Duo. Und ich finde, dieser Duo-Trend, der ist ja komplett durch. Es wären ja im letzten Jahr, soweit ich weiß, nur der belarussische Beitrag. Die waren, glaube ich, auch ein Duo, standen zu dritt auf der Bühne, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Aber ansonsten wären ja Ben und Ten auch das einzige Duo gewesen. Wirklich, was auch so ein Duo-Auftritt macht. Also wirklich so in so einem Zusammenspiel. Und das ist dieses Jahr einfach wieder so. Das finde ich doch bemerkenswert. Ja, und dann muss es ja tatsächlich auch bei Ben und Tanja auch irgendwie noch ein bisschen Ärgernis gegeben haben. Die beiden wollten ja, glaube ich, zunächst erstmal nicht antreten. Und dann haben sie ja gesagt, ach ja, jetzt doch. Und dann war ja in den Augen des DR wohl irgendwie der Song nicht gut genug. Der ist ja dann auch, glaube ich, an dem Freitag vor dem dänischen Vorentscheid noch mal rausgekommen. Und also ich finde, der hätte aber da gut gepasst. Aber die beiden sind ja noch nicht mal, glaube ich, aufgetreten so als Eröffnungsakt oder so, ne? Also so was nee, man gar ja nicht. Was man ja manchmal auch so. Ich meine, gut, bei in Frankreich war ist ja der Tom Lieb auch schon gar nicht mehr erwähnt worden. So ein bisschen NDR-Style. Ja, und irgendwie, glaube ich, so, ja, in Dänemark ist das dann zumindest auch nicht irgendwie eröffnet worden, so wie auch bei der Ulrike da in Norwegen. Also da muss es, glaube ich, im Hintergrund, glaube ich, ein bisschen Ärger gegeben haben, ne? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich finde, du hast das Lied angesprochen, wir können es gerne mal in den Shownotes verlinken, dass sie ja dann einfach so rausgebracht haben. Ich fand es okay. Finde jetzt aber auch nicht, dass sie damit zwingend hätten gewinnen müssen. Also ist jetzt im ESC-Jahrgang auch kein großes Ding verloren gegangen. Aber ja, wäre doch irgendwie schön gewesen, wenn sie da nochmal auftreten. Aber es gab ja so hin und her, ja, Finalplatz, ja, nein. Also irgendwann habe ich das auch gar nicht mehr ganz verstanden, bei wem der Ball da jetzt überhaupt liegt. Und gut, am Ende sind sie nicht aufgetreten. Nein, sie waren kein Eröffnungsakt. Und es wurde nur vor der, ich glaube, es war vor der Verkündung des Siegers. Also war vor irgendeiner der Verkündungen, wurde kurz eingespielt, so Rückblick auf das letzte Jahr und hier unsere Sieger vom letzten Jahr, Benetton, einfach nochmal so gezeigt und erwähnt und damit war es das dann aber auch. Also wirklich, also man könnte es schon fast als lieblos und mehr so Chronistenpflicht von wegen, jetzt kommen hier gleich die Nachfolger von den beiden. Das war alles, also erwähnt wurden sie, kurz gezeigt, aber das war's. Ja, die beiden machen ja eh so ein bisschen so gefälligeren Pop irgendwie. Da gab es ja, glaube ich, vor Weihnachten, glaube ich, haben sie ja noch so einen Song raus. Den fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber ja, ist jetzt auch tatsächlich jetzt nicht eine Neuerfindung in der Musikgeschichte. Ja, wahrscheinlich haben sie da am Anfang das ein bisschen strategisch falsch angepackt, indem sie das irgendwie erstmal ausgeschlagen haben und dann hätte es da vielleicht noch eine Tür gegeben, um jetzt zu sagen, ihr kriegt eine Wildcard und dürft nochmal antreten oder so, ne? Das gut, ist dann auch müßig, das werden wahrscheinlich nur die Beteiligten wissen, was da wirklich die Wahrheit gewesen war. Aber das ist mir in dem Falle nur nochmal irgendwie so aufgefallen. Es wurde auch so ein bisschen nochmal so ein, zwei Tage hochgeschrieben in diversen ESC-Blogs und so weiter. Deswegen ist mir das jetzt da tatsächlich im Rahmen des dänischen Vorentscheids nochmal irgendwie so aufgefallen. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwann den Faden verloren, bei wem da jetzt ein Ball liegt und wer da jetzt gerade wen irgendwie hängen lässt. Naja, das war ja auch mehr so Fakt Hörensagen. Fakt ist, sie sind halt einfach nicht, sind halt einfach nicht dabei gewesen, schade. Ja, aber das, okay, dann ist das ja, und du hast schon mal so einen kleinen Vorgeschmack, wie so ein so online journalistisch arbeiten irgendwie bei so einem ESC-Event irgendwie halt stattfinden könnte. Das ist natürlich dann auch irgendwie ganz interessant. Ja, ne? Funktioniert, kann ich nur sagen. Ja, genau, es funktioniert. Ja, und jetzt machen wir es mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Zum einen hat es auch in diesem Super Saturday, das war eigentlich ganz schön, weil da kam einem dann so ein bisschen auch die Zeitverschiebung auch zugute. Denn denn Estland ist uns stundenmäßig eine Stunde voraus und deswegen konnte man schon um 18.30 Uhr dann am 6. März das Finale des Esti Laul begutachten. Das war mittlerweile schon die 13. Ausgabe. Und die machen das eigentlich wie ein ESC mit diesem Gedeck irgendwie zwei Halbfinals und dann ein Finale. Die beiden Halbfinals waren dann an einem Donnerstag und an dem darauffolgenden Samstag. Dann gab es eine kleine Pause und am 6. März gab es dann halt die dann das Finale. Ja, es sind einige der Favoriten auch tatsächlich nicht weitergekommen. Also ich darf da zum Beispiel nur, wie hieß sie denn nochmal, die Helisa mit, ich weiß nicht, Six oder so hieß das irgendwie. Die war eigentlich auch schon sehr hart gesetzt. Dann war ja auch hier die Tanja, die wir noch vom ESC 2014 kennen, mit so einem, wir Mädels machen einen drauf am Samstagabend und so. Das kam aber auch nur so knapp irgendwie halt rein. Dafür sind aber so Leute wie Koi Tome, den wir ja noch von, also auch als Internet-Meme natürlich auch kennen. Hauptsächlich. Hauptsächlich beim ESC 2018, glaube ich. Mit der Laura, die ja schon nach Finnland geflüchtet ist und dort irgendwie ihr Glück versucht hat beim Vorentscheid. Und da aber auch nicht weitergekommen ist, dann Ivolina, der ist, glaube ich, 1996, glaube ich, für Estland mal angetreten. Da waren aber auch so Leute wie Juri Pozman, der übrigens dann in diesem zweiten Finale auch so, sogar den ersten Platz gemacht hat. Den hätte ich eigentlich ganz gerne gesehen. Naja, und im letzten Jahr war es ja so, dass da Uko Soviste für Estland eigentlich hätte antreten sollen. Und er hat dann eine Wildcard gekriegt und hat sich auch für das Finale und letztlich dann auch wieder für den ESC 2021 wieder qualifiziert. Und da muss ich eigentlich sagen, dafür, dass der Song eigentlich eher unterdurchschnittlich war und es da eigentlich in Estland so richtig schöne Songs eigentlich auch gab, sind die eigentlich so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten irgendwie im Grunde rausgegangen. Also wie hast du das jetzt empfunden, mit dass Uko da jetzt nochmal darf? Und ja, also vorab dazu, ich habe immer nur so teilweise was gesehen vom ESC Laul. Also wie gesagt, das Finale war ja am dänischen Tag. Deswegen hatte ich so ein bisschen vorab mir mal in die Halbfinals reingeschaut und wusste so ein bisschen, was da so stattfindet. Und hatte so gehofft, dass Juri Pozman das gewinnt und nochmal zeigen kann, wie cool er wirklich ist nach diesem verunglückten Auftritt da 2016 mit einem eigentlich starken Song, den sie visuell komplett verkackt haben. Hätte ich mich gefreut mit so einem, ja, doch eher coolen Song, dass er da meinen coolen Auftritt auch wirklich hinlegen kann, mit ja auch in Landessprache sogar. Und deswegen, das ist erstmal der erste Minuspunkt, dass er das nicht gewonnen hat. Der zweite Minuspunkt ist, dass sie für mich in jeder Hinsicht einfach den gleichen Kram wie im letzten Jahr gewählt haben. Im letzten Jahr hat man auch schon so gedacht, so, ja, das ist ein hübscher Typ, ein guter Sänger, aber irgendwie ist das Lied doch so, ja, auch irgendwie ein bisschen einschläfernd, ein bisschen nichtssagend, schade, irgendwie wäre bestimmt mehr gegangen. Und exakt das gleiche Gefühl ist es jetzt wieder. Also abgesehen davon, dass ich es ihm natürlich gönne, dass er jetzt seinen ESC auch wirklich machen darf. Also ist ja immer schön, das haben wir ja bei allen schon gesagt, so ja, ihr hattet es im letzten Jahr, habt ihr es euch verdient und dann ist es schön, wenn es jetzt einfach doch in diesem Jahr doch irgendwie klappt, da auf dieser Bühne zu stehen und diesen großen Auftritt zu haben. Das vorweg, das gönne ich ihm total, weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat in der Bewertung. Also dass man sagt, man gibt ihm jetzt diesen Auftritt halt doch. Aber mich kickt das ansonsten gar nicht. Also es ist einfach so das gleiche Gefühl wie im letzten Jahr. Ich denke, ja, natürlich mag das irgendwie guter Sänger sein, aber irgendwie kommt da für mich nicht genug rüber aus dem Gewinnersong. Ja, mir ist da zu viel Schönling und da ist irgendwie nicht so, man hat jedenfalls nicht das Gefühl, dass da wirklich was dahinter ist. Und jetzt kann er wenigstens so ein bisschen dieses Thema und so, jetzt habe ich doch noch mal die Chance gekriegt, von meinem Land dann doch noch mal anzutreten. Und schade eigentlich, weil das Esti Laul eigentlich schon sehr vielfältig auch ist und eigentlich auch ganz gute Sachen auch dabei waren und auch in den letzten Jahren auch ganz gute Künstler dabei waren. Aber das ist vielleicht auch manchmal so ein Beweis dafür, dass manchmal so ein Vorentscheid auch ein bisschen in die Hose gehen kann, wenn es kommt dann manchmal auch so drauf an, wer von den Zuschauern da manchmal auch dann anruft oder nicht anruft und vielleicht von bestimmten Altersgruppen irgendwie ein starker Überhang ist und dann eben eine ganz bestimmte Art von Musik auch nur eine Chance dann hat. Und das ist natürlich dann wirklich auch ein bisschen schade. Die haben es auch ohne Publikum gemacht. Da waren dann die Künstler in so einer Art Greenroom mit im Studio. Die hatten aber dann auch so teilweise dann auch Masken auf, entweder so Plastikdinger oder irgendwie auch so Mundschutz und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, da wird das sah natürlich jetzt auch so hoch und die standen dann sehr nah beieinander. Aber man muss dann, glaube ich, bei solchen Produktionen einfach auch unterstellen, die sind alle getestet worden und vielleicht haben sie sogar auch eine Quarantäne, weil ich weiß, ich glaube, Estland hat jetzt, glaube ich, gerade noch mal einen ganz heftigen Lockdown noch mal verordnet. Also da sind die Zahlen, glaube ich, auch ganz schön heftig in Estland und insofern ist bei denen jetzt nicht irgendwie eine niedrige Inzidenz, dass sie das jetzt irgendwie so machen können. Aber die haben es dann, wie gesagt, auch ohne Publikum gemacht und insofern haben sie es da einigermaßen als Fernsehsendung ganz gut über die Bühne gebracht. Das fand ich dann noch ganz, ganz interessant. Ja, wie geht's weiter? Dann gab es natürlich, ich muss mal sagen, das ist mir jetzt vor einiger Zeit jetzt gerade so aufgefallen. So seit Jahren sage ich auch immer so, ja, das Melodiefestivalen ist die Mutter aller Vorentscheide. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Großmutter. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, das ist eigentlich Italien mit seinem Sanremo-Festival. Erstens, weil ja aus diesem Sanremo-Festival eigentlich auch die Idee des ESC eigentlich auch entstanden ist. Das gibt's, glaube ich, 3-4 Jahre länger schon als den ESC. Und das ist eine Veranstaltung, wo wirklich das Who is Who der italienischen Musikbranche irgendwie auftritt. Also da ist es natürlich nur ein Abfallprodukt, dass der Sieger des Sanremo Festival dann auch zum ESC fährt. Und selbst da ist es dann, ist ja auch schon vorgekommen, dass dann eher die Zweitplatzierten dorthin gefahren sind, weil die Sieger gesagt haben, nö, mit dem ESC habe ich nichts am Hut und das wollen wir nicht und so weiter. Soweit wie ich das weiß, ist es, glaube ich, auch schon seit letztem Jahr so. Die müssen sich im Vorfeld schon mal so ein bisschen äußern. Im Falle eines Sieges würden sie denn da hinfahren und so weiter und um sozusagen nicht allzu lange die Leute darauf warten zu lassen, ob sie zum ESC fahren. Und es geht dann halt los ab Dienstag und bis in den Samstag hinein. Dadurch, dass ich dann natürlich auch nächsten Tag arbeiten musste, habe ich dann natürlich, ging immer so um 21 Uhr los. Ja, ich habe es dann so tatsächlich bis um 10:30 dann in der Woche mir auch angeschaut. Ich fühlte mich tatsächlich auch sehr, sehr gut unterhalten. Das fand ich schon mal. Und am Freitag habe ich natürlich so gedacht, so, das ziehst du jetzt mal durch, weil ich letztes Jahr auch schon so vollmundig gesagt habe, das will ich unbedingt mir bis zu Ende angucken. Und dann bin ich dann wirklich tatsächlich um 11:30 dann irgendwie so eingeknickt. Und dieses Jahr habe ich so gedacht, das musst du dir irgendwie halt anschauen. Abgesehen, dass ich eigentlich mit dem Sieger, also der jetzt letztendlich dann auch zum ESC fährt, jetzt nicht so ganz hundertprozentig übereinstimme, habe ich aber trotzdem, finde ich trotzdem, dass die Sanremo Festival ein enorm tolles Ereignis war. Wir haben da sozusagen auch eine alte Bekannte, die sich letztendlich nachher in dieser Top 3 dann wiedergefunden hat, nämlich Francesca Michelin, die wir vom ESC 2016 kennen. Da ist sie noch alleine. Im Gärtner-Outfit und hier ist sie zusammen mit dem Gärtnerinnen-Outfit. Ja, mit dem Sänger Fedez angetreten. Auch mit einer ganz tollen Nummer. Die haben das nochmal so ein bisschen an den einzelnen Tagen ihren Auftritt nochmal so ein bisschen variiert. Ich weiß nicht, wann das war, ich glaube Dienstag, Mittwoch irgendwie, standen sie beide vor so Mikrofonständern und der war dann mit so einer Stoffschleife, waren diese beiden Mikrofonständer miteinander verbunden, um dann sozusagen diesen Liebessong dann nochmal so ein bisschen nach vorne zu bringen. Fand ich ganz toll. Dann war noch der Ermal Meta, den wir auch vom ESC 2018 kennen. Der ist dort angetreten mit einem anderen Kollegen. Und wie gesagt, die Gruppe Maneskin, City y Bueno, das ist so eine Rockband, noch relativ jung. Und die gehen jetzt nach Rotterdam. Fand ich ganz okay. So in die Richtung geht ja auch der Beitrag aus Finnland. Der hat mich, so was das Genre angeht, da tatsächlich ein bisschen mehr angesprochen. Aber trotzdem ist es so, dass ich trotzdem enorm gut unterhalten worden bin. Letztendlich auch Amadeus, der ja auch gleichzeitig der künstlerische Leiter dieser Veranstaltung war, hat erneut durchs Programm geführt. Und der hat das auch sehr toll gemacht. Und zusammen mit dem Entertainer Fiorello hat er zusammen die Moderation gemacht. Und der war irgendwie auch ganz unglaublich. Da war er in dem einen Tag irgendwie, da hat er bei so einer Rockband, hat er eben halt da auch so in so einer Verkleidung da so mitgemacht, mitgesungen. Und die waren dann irgendwann fertig. Und dann ist er so in seiner Rolle so verharrt. Und dann hat dann der Amadeus so, wir sind jetzt fertig, du kannst jetzt gehen. Und hat er dann so unter dem Motto, ich kann aber leider nicht. Und dann kamen irgendwann so Bühnenarbeiter, die ihn dann so quer so weggetragen haben. Und das war dann noch irgendwie so ganz, ganz witzig. Und wie gesagt, Sanremo erlebt halt auch, die Künstler treten da auf einer Bühne auf. Das ist auch gar nicht jetzt so wie beim ESC dann noch so mit irgendwie Dekoration, sondern die stehen da und tragen ihren Song vor. Zusammen mit einem großartigen Orchester, da wirkt natürlich die Musik nochmal irgendwie ganz, ganz anders. Das Orchester war auch relativ groß, also das war wirklich so mit Streichern und Gitarre und was da alles irgendwie so dazugehört. Und das war schon ganz, ganz großartig und das wird sicherlich nicht mein letzter Sanremo-Abend irgendwie gewesen sein. Also jetzt langsam bin ich da tatsächlich auch schon so angefixt. Ich weiß, dass die Kollegen vom ESC-Schnack zusammen mit Marco vom Merci Cherie Podcast irgendwie auch eine Folge darüber gemacht haben. Die werden das da sicherlich noch mal sehr viel ausführlicher, als ich das jetzt mache, irgendwie auch noch mal besprechen. Die beiden haben ja tatsächlich von Dienstag bis Samstag auch wirklich bis in die Nacht durchgehalten. So weit war ich da jetzt irgendwie halt auch nicht. Aber der Samstag, muss ich sagen, hat sich da wirklich schon sehr gut irgendwie angehalten. Und aber du hast es jetzt nicht irgendwie da was gesehen oder so, ne? Das da bist du, nee, glaube ich, jetzt nicht zugekommen. Also, nee, wenn du sagst, das ist eigentlich der Mutter aller Vorentscheide, nee, danke. Also das ist mir viel zu langatmig. Also ich habe es ja letztes Jahr, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr verfolgt. Aber da habe ich mir auch schon gedacht, boah, ey, komm, mach hin. Natürlich ist es auch ein Nachteil, merke ich bei mir, dass ich halt kein Italienisch verstehe oder spreche. Und dadurch, erstens dadurch geht dir was verloren, dann geht dir auch was verloren, dass du, also dass ich in dem Fall weder die Geschichte dieses Festivals kenne, im Sinne von, ich weiß, ach, derjenige, der war doch vor 20 Jahren da und da mit eine große Nummer, oder auch nicht so tief drin bin in dieser italienischen Popkultur und daraus irgendwelche Referenzen zu verstehen. Das macht's für Leute wie mich natürlich noch mal schwieriger, dem so lange aufmerksam zu folgen. Es ist wahrscheinlich als jemand, der das jedes Jahr guckt und aus Italien kommt, Italienisch versteht, wie auch immer, ist das wahrscheinlich eine viel größere Freude, die sei dann auch jedem gegönnt, aber für mich packe ich das nicht. Und unter der Woche hatte ich tatsächlich nicht die Zeit dazu, meistens nicht die Zeit dazu, weil ich entweder arbeiten musste oder weil Fußballspiele waren, was auch immer. Am Samstag, wir haben ihn ja eben schon erwähnt, war dann erstmal Dänemark und damit hatte ich ja auch zu tun mit der Show, mit der PK danach, Meldungen schreiben. Und dann einzusteigen, war mir irgendwie auch zu spät. Also, weil dann hast du ja eigentlich den kompletten Vorlauf schon verpasst. Du hast auf Twitter ganz viele Namen gesehen, gehört, die du dann erstmal zuordnen müsstest, bis du die zuordnen kannst, ist wahrscheinlich selbst das Sanremo rum. Deswegen habe ich es dann am Ende für mich komplett gelassen. Aber es war so, dass ich Dänemark geguckt habe. Die ganze Nachbereitung mit Pressekonferenz hat ja dann auch nochmal gedauert, bis das vorbei war. Darüber die Meldungen geschrieben, dann habe ich noch meine komplette Review über den dänischen MGP geschrieben. Dann habe ich gedacht, komm, kannst du nicht mehr einsteigen, jetzt spiele ich einfach nur eine Runde Computerspiel. Da habe ich noch Hugo Troll Race gespielt, da bin ich ziemlich gut inzwischen, deswegen hat das Spiel lange gedauert. Und selbst dann war das immer noch nicht vorbei. Weil ich dachte, komm, jetzt bleibe ich wach, damit ich es zumindest vermelden kann, wer das gewonnen hat und damit ich mir den Sieger anhören kann. Oh, das hat ja wieder lang gedauert. Also ich kann über Sanremo an sich leider nichts sagen und ich kann diese Begeisterung für mich nicht teilen, weil mir einfach viel zu viel Hintergrund da fehlt. Also da muss man sich ja länger einarbeiten als über diese eine Woche. Und das hatte ich, da hatte ich die Kapazitäten einfach nicht. Zum Siegertitel, ja, den ähnlichen Eindruck wie du, dass ich mir im ersten Moment auch dachte, ja, also aus diesem Genre der wütenden Musiker bin ich doch eher noch im Team Finnland im Moment. Find's aber einen interessanten Farbtupfer und es ist ja auch trotzdem immer schön, mal dieses rockigere, kraftvollere beim ESC zu haben. Ob die jetzt auf meiner Favoritenliste stehen, nicht ganz. Also weder von meinen persönlichen Favoriten noch, dass ich denke, die werden am Ende gewinnen. Die werden eine gute Rolle spielen auf jeden Fall. Ob die gewinnen, na gut, so geil ist der Jahrgang jetzt auch nicht, aber ist okay, kann ich mich mit anfreuen. Aber es, ja, höre ich nicht den ganzen Tag auf und runter. Nee, das Wissen habe ich jetzt über Sanremo jetzt im Grunde auch nicht. Ich hatte den Eindruck, ich bin ja des Italienischen auch nicht so mächtig oder gar nicht mächtig. Letztes Jahr wurde aber doch ein bisschen mehr noch gequatscht und sehr, sehr langatmig. Und das fand ich dieses Mal nicht so doll. Die Rai muss ja, glaube ich, auch immer sehr viel so Werbung bringen und so weiter. Das hat man natürlich dann auch relativ viel. Was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, hier so in Deutschland siehst du sehr viel mehr Werbung über Fertigpizza und Schnellgerichte und so weiter. Und in Italien werden halt eher so Zutaten beworben. Das fand ich noch ganz interessant. Also da wurde Mehl und Zucker und so weiter. Da habe ich so gedacht, ja, da ist schon eine andere Tradition. Also das fand ich noch, also das macht ja auch manchmal so ein bisschen was aus, wenn man mal Fernsehen in anderen Ländern mal guckt und da die Werbung, das manches ist sehr globalisiert, dass man so denkt, ach ja, das ist einfach nur in die jeweilige Sprache übertragen und da wird auch für, weiß ich nicht, Nescafé oder so irgendwie Werbung gemacht und das war dann schon irgendwie, aber es war einfach von der Musik her, also Italienisch ist halt einfach auch eine schöne Musiksprache und das hört sich schon irgendwie klasse an in der Kombi mit dem Orchester, das fand ich einfach irgendwie ganz schön. Mal gucken, wie ich das so in den nächsten Jahren mit Sanremo dann handhaben werde, mal gucken. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, was dann an diesem Wochenende dann tatsächlich auch für Vorentscheide irgendwie am Start sind. Manchmal ist es ja so, dass man Favoriten irgendwie schon im Vorwege hört, wo man denkt, oh, da muss ich mir, glaube ich, mal den Vorentscheid dann tatsächlich davor mal dazu angucken, um das nachher auch besser beurteilen zu können. Ja. Um mich nachher ärgern zu können, dass es mein Favorit nicht geschafft hat. Ja, genau, genau. Ja, und dann gab es noch, das war dann in der Woche, das war ein Montag, da war nicht so ganz klar, in Russland ist ja Little Big angetreten 2020 und man wusste jetzt nicht so ganz, da wurde gerade eine Woche vorher dann bekannt gegeben, ja, es gibt einen Vorentscheid in Russland und ja, Little Big wird auch auftreten, wusste man jetzt irgendwie auch nicht so wirklich, was man mit dieser Aussage wirklich anfangen sollte und ja, da gab es so eine, ja, die ging, glaube ich, auch schon 2 Stunden mit einer kurzen Unterbrechung. Da gab es einen Vorentscheid, den Namen kann ich jetzt leider nicht aussprechen. Das war auch so eine, unser Eurovision, das lief bei One, also das ist so ein russischer Sender, das ist so halb staatlich, halb privat. Und dort standen 3 Songs zur Verfügung und am Weltfrauentag, am 8. März, hat dann Manisa gewonnen. Übersetzt heißt das in Englisch Russian Woman oder Women. Und ich glaube, auch da hat der richtige Song tatsächlich gewonnen. Die beiden anderen waren jetzt auch nicht so doll. Sie ist dann auch tatsächlich an Startnummer 3 irgendwie angetreten. Erstaunlich war dann in kürzester Zeit, hatten wir dann nochmal ein Wiedersehen mit Philipp Kirkorov, der ja eigentlich auch aus Russland kommt und der hat dann nochmal ein rebrushedes Version von seinem ESC-Song von 1995 dann nochmal auf die Bühne gebracht. Auch Natalia aus Moldau war dann dort wieder zu Gast. Da war es auch irgendwie, ja, ein proppevolles Studio mit Gästen und da waren dann so das war so eine, so halb Greenroom, halb so Sondergäste, da war Kirkorov und Natalia auch irgendwie zu Gast, dann war irgendwie so ein Captain Iglo, der war dann da irgendwie so mit so einer Kapitänsmütze, so ein älterer Herr, also das muss wohl so russische Prominenz irgendwie halt gewesen sein und Ja, also ich glaube, das ist ja so eine Crossover-Geschichte, ja, so Rap, ein bisschen moderner Pop und so weiter. Also es ist so ein bisschen das, was dem Jahrgang in diesem Jahr so ein bisschen fehlt, so eine etwas folkloristischere Note, ich sag mal so, selbst die so aus Ex-Jugoslawien, die Beiträge sind halt sehr westlich verpoppt in diesem Jahr. Und da ist dieser Song von Manisar irgendwie auch ganz, finde ich, ganz ansprechend. Was ich ganz interessant fand, Little Big hat wohl tatsächlich von sich aus abgelehnt, da nochmal anzutreten, weil sie, glaube ich, sozusagen diesen Hype, den sie im letzten Jahr hatten, gar nicht mehr anschließen können. Und das ist ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt so mit Blick auf Island nachher nochmal vielleicht nochmal sprechen, auch vielleicht nochmal so eine interessante Begebenheit, dass sie vielleicht von sich aus gesagt haben, ja, nee, vielleicht lieber nicht. Und da können wir jetzt im Moment gar nicht mehr so einen draufsetzen. Also war ganz interessant. Auch da war wieder russisches Fernsehen mal zu gucken. Auch Herr Putin hat noch was gesagt, soweit wie ich das so hören konnte, ging es wohl tatsächlich auch eher um den Weltfrauentag und nicht so sehr darum, dass Herr Putin jetzt irgendwie bestimmt hat, wer jetzt zum ESC fährt. Soweit geht es da, glaube ich, in Russland jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das war so ein sehr kurzweiliger Montagabend, wo man sich auch ganz in Ruhe mal so diesen Vorentscheid irgendwie hätte angucken können. Und insofern war das ganz unterhaltsam. Hast du dir das irgendwie angeschaut oder nur im Nachgang den Song angehört? Also ich habe es nicht geguckt. Ich hatte Schicht an dem Abend und konnte es deswegen nicht sehen. Hab mir dann nur die Gewinnerin angeschaut und habe mich geärgert, dass es mir nicht so gut gefällt. Also es ist musikalisch einfach nicht mein Ding. Ich finde natürlich eine super geile Ausstrahlung und da in ihrem Wonsi und macht da ihr Ding und singt irgendwie auch, ist ja auch so ein Empowerment-Song, zu dem, also so verstehe ich das. Und deswegen dachte ich, das hätte mir jetzt so gerne irgendwie noch besser gefallen. Deswegen war ich eher so ein bisschen traurig, dass ich da noch nicht so den Klick zu diesem Song habe. Kann mir aber vorstellen, dass das was ist, was für mich, je nachdem, wie es inszeniert wird, auch wächst im Laufe so einer ESC-Woche. Dass ich sage, ach, das ist irgendwie eine coole Person, der gönne ich das, dass sie damit weiterkommt und dass ich mich damit auch irgendwie ein bisschen mehr anfreunden kann. Denke ich mal, das kann noch kommen. Ich hoffe, dass es noch kommt. Also richtige Gewinnerin, denke ich auch. Und da wir am Ende jeder Folge wieder überlegen, wie nennen wir sie eigentlich, ich bestehe jetzt schon darauf, diese Folge Kirkorov und Captain Iglo zu nennen. Ja, das ist doch gut. Ja, das wollte ich, nur mal sagen, bevor es hier wieder verloren geht. Ja, das finde ich gut. Alleine die Bilder, die man da im Kopf hat, perfekt. Ja, genau, dann machen wir das doch. Dann ist das jetzt hiermit gesetzt. Sehr gut. Ja, das kann man dann zu Russland irgendwie auch tatsächlich sagen, ne? Also, und dann kommen wir zum eigentlichen Act. Deswegen nehmen wir ja heute am Sonntag auf, weil gestern Abend dann auch das Finale des Melodiefestivalen war, am 13.03. natürlich auch Corona-konform, ohne Publikum im letzten Jahr. Das war ja an dem gleichen Wochenende letztes Jahr, wie in Dänemark schon Publikum verboten war, wurde das Melodiefestival in Schweden ja noch proppenvoll in Solna in der Nähe von Stockholm in dieser großen Halle da abgehalten. Ja, mutig, weiß gar nicht, ob daraus noch irgendwie was passiert ist mit Corona, glaube nicht. Aber das war ja dann so. Ja, das war ja an dem Wochenende, waren ja auch in Deutschland noch Veranstaltungen. Dänemark war ja noch relativ früh. Und ich war am Tag nach dem Melodiefestival auch in einem proppenvollen Stadion in Schweden. Also das war einfach, Dänemark war sozusagen Wochenende früher als alle anderen. Und gut, Schweden hat es ja sowieso noch mal für sich dann am Ende noch mal ganz anders gelöst. Aber selbst in Deutschland waren an dem Wochenende noch volle Konzertsäle und volle Fußballstadien und so. Deswegen war das eher, also eigentlich war Dänemark die Ausnahme damals noch in der Wahrnehmung und nicht Schweden. Das kann man sich heute irgendwie schwer vorstellen, aber es war tatsächlich damals noch so. Ja, und genau, und das Melodiefestivalen konnte man ja sich gestern tatsächlich ganz in Ruhe irgendwie angucken, weil drumherum also fast nichts war. Da war noch die Songpräsentation von Island, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir haben uns mal dann tatsächlich auch das Melodiefestival irgendwie angucken können. Ja, vielleicht fange ich tatsächlich mal so an mit dem Rahmen. Das gab natürlich jetzt wieder diverse Vorrunden und dieses Andra Chansen, wo sozusagen diverse Songs nochmal auf Termin gelegt wurden und nochmal in einer extra Sendung im Duell traten da nochmal diverse Künstler nochmal gegeneinander an, die es in der ersten Runde noch nicht geschafft haben. Und die hatten sich dann für das Finale qualifiziert. Das ist eigentlich so, wie wir das in den letzten Jahren eigentlich auch gekannt haben. Und nach wie vor ein tolles Showkonzept. Also das ist im Terminkalender, glaube ich, vieler Schweden wirklich fest eingemeißelt. Und das wird auch zelebriert, wie, sagen wir, auch ein Fußballspiel irgendwie, wo die eigene Nationalmannschaft irgendwie halt auch antritt und so. Und das guckt man sich irgendwie auch an, hat auch enorme Einschaltquoten. In meinen Augen hat sich da aber tatsächlich musikalisch einiges zurückgebildet. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, auch wenn ich gestern Abend tatsächlich das Finale trotzdem sehr kurzweilig fand. Also als ich mich da auf diesen Stream geschaltet habe, bevor es losging, stand da so 2 Stunden, 15 Minuten. Da habe ich so gedacht, oh, das ist aber, das geht aber flott. Und vom Ablauf her muss ich sagen, ja, da war so ein bisschen Anmoderation. Dann kamen die Songs. Dann sah man Christa Björkman dann irgendwie mit einer Kapitätsmütze mal zwischendurch mal irgendwie lustig irgendwie auftanzen. Und dann war eigentlich schon die Punktevergabe und wir hatten dann einen Sieger. Also das war jetzt nicht langweilig und in die Länge gezogen. Das war schon irgendwie ganz, ganz okay. Aber so, ja, dann kamen die Songs und ja, fand ich jetzt nicht so berauschend. Aber vielleicht kannst du ja noch mal was dazu sagen, wie du so die Show irgendwie halt insgesamt fandst. Oder vielleicht hast du ja auch einzelne Vorrunden auch schon mal geguckt oder so, was dir da aufgefallen ist. Bei den Vorrunden habe ich immer nur so mal reingeguckt, weil die natürlich auch mit anderen Shows kollidiert sind. Das ist das Problem, was wir immer irgendwie haben um diese Jahreszeit. Da habe ich immer mal so reingeguckt. Das heißt, ich habe so einen groben Überblick, was noch so in diesem Feld war. Also es sind ja dann durch diese 4 Halbfinals waren es, glaube ich, am Ende 28 Acts, von denen dann 12 in diesem Finale waren. Die Finalshow an sich, wie du schon gesagt hast, war wirklich kurzweilig. Und da wir gerade von Italien geredet haben, die da so ewig rummachen, das fand ich wirklich auch. Also selbst wenn du nicht diese Sprache verstehst oder so, also Schwedisch versteht man ja so ein bisschen, wenn man auch Dänisch versteht, aber man wusste, was da abgeht und jetzt kommen die Songs hier so schnell hintereinander weg und jetzt machen wir hier, jetzt kommen so ein paar Juryleute und bewerten das und dann kommen noch die Publikumsvotes obendrauf und dann haben wir einen Sieger. Das war gut, also das war wirklich kurzweilig, ist halt einfach das richtige Wort dafür. Man konnte sich das gut angucken, es war eine nette Show ohne Publikum, dafür haben sie es auch gut auf die Beine gestellt. Ja, also es hat mir einfach das würde man jetzt drunter schreiben in so einer Internet-Review, das habe ich gerne geschaut, habe ich gerne geguckt, ich hatte Spaß dabei. Zum Inhalt bin ich tatsächlich auch auf deiner Seite, fand ich nicht abwechslungsreich genug. Und da haben sich die Schweden auch so ein bisschen, glaube ich, selbst irgendwie so in den Arsch gebissen, dadurch, dass sie eben Andra Chansen ein paar Fehler gemacht haben, finde ich, für mein Verständnis. Weil sie zum Beispiel, finde ich, hätte diese Hardrock-Band da ganz gut noch reingepasst ins Finale. Nicht, dass sie gewonnen hätten, aber sonst hat ja aus dem Andra Chansen auch niemand am Ende gewonnen. Die Hardrock-Band und diese lustigen singenden Omas. Also das hatte natürlich einen Trash-Faktor, aber es hätte diesem Finale musikalisch doch irgendwie noch eine größere Bandbreite gegeben, die diesem Finale komplett gefehlt hat. Weil ich habe diese 12 Acts durchgeguckt und dachte zwischendrin immer so, das habe ich doch eben schon mal gesehen. Das ist doch jetzt wie das vorher. Und das und irgendwie klingt aber alles wie von der Bravo Hits aus dem Jahr 2000 oder fast alles. Und irgendwie so, ja, so ein bisschen verstaubter Pop dann auch. Aber es war auch immer der zugegebenermaßen etwas fiese Hintergedanke, dass ich dachte, okay, das ist jetzt einfach die Show, in der wird die musikalische Wix-Vorlage für die Jurys gesucht. das wird halt auch wieder passieren dann am Ende. Und das zumindest wäre es bei sehr vielen passiert, wenn sie da gewonnen hätten. Ich bin aber mit dem Sieger sehr zufrieden. Das hat mir auch gefallen. Also da kann man ja hier vielleicht auch schon mal sagen. Tüsse heißt er, ist 19 Jahre erst alt. Ein Sänger mit dem Song Voices, singt da irgendwas von A Million Voices, auch so ein bisschen, was doch wieder klingelt bei dem einen oder anderen, der den ESC häufiger verfolgt. Gut, ist halt dann auch wieder so eine Art Verbrüderungssong, aber ich finde, man nimmt ihm das ab, hatte auch total Spaß auf der Bühne, stimmlich nicht immer komplett da gewesen, fand ich, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber so diese Ausstrahlung, dieser Nachdruck und so dieses junge, unbekümmerte, finde ich, ist dann doch, die Show war ein bisschen angestaubt, aber ich finde, der Sieger ist nicht angestaubt. Das hat mich dann auch so ein bisschen auch versöhnt mit der ganzen Sache. Also er hat ja zumindest einen sehr starken Abstand zu Erik Saade, der ja schon mal 2011 angetreten ist. Wir erinnern uns noch an diese Glasbox, die dann irgendwann zersplitterte oder in den Proben irgendwie nicht kaputt ging. Das war ja dann auch noch irgendwie so ein kleines Politikum. Und da liegen irgendwie Tüsse hat 175 Punkte insgesamt und Erik Saade erst 118. Also da gibt's schon auch einen relativ großen Gap. Und die anderen liegen so dann die Mamas auf Platz 3, die letztes Jahr ja hätten antreten müssen und bei Lundwig ja das Jahr davor im Backing waren. Mit 106 und dann kommt Dotter mit 105, also die liegen schon sehr nah beieinander und da Tüsse dann schon irgendwie, ja, ist schon tatsächlich dann bei den Abstimmungen auch der eindeutigere Sieger, das auf jeden Fall auch. Ja, ich finde ihn jetzt nicht so überzeugend, weil du sprachst das schon an, also die Stimme, obwohl er ja über Voices irgendwie so singt, ist es jetzt, ist er jetzt nicht so überzeugend, aber du stimmt schon, er ist jung, er ist frisch und wird man sehen. Ich glaube, die Schweden haben ja schon irgendwie ein gutes Brett bei den Juries, ob sie vielleicht dann auch noch mit beim Televoting auch noch irgendwie gut Punkte machen. Also ich denke mal, wahrscheinlich werden sie es auch ins Finale schaffen, das glaube ich auch. Aber insgesamt, es war eigentlich so von den Settings irgendwie auch tatsächlich auch so, bei ganz vielen Sachen hat man so gedacht, ach ja, das ist wie der ESC, das und das. Da war ja zum Beispiel, wie hießen die, Arvin Gnara, die irgendwie halt, das hatte mich dann immer so an dieses Material Girl von Madonna irgendwie da ganz am Anfang, sie sind mit den Streichern. Und gleichzeitig sah das so ein bisschen aus, irgendwie wie die Lampenschirme von Guy Sebastian da. Also es waren so ein, was ich noch ganz so vom Setting her noch ganz interessant fand, war von dem Danny Saucedo mit diesen Kartons und der Boden, der ging da halt so mit. Das war halt dann so ein Aufbau irgendwie, dass sozusagen die Dekoration sich so bewegte und dadurch hatte man so ein wie so ein Laufband, so ein Effekt dabei. Das war jetzt noch so als Setting noch ganz interessant. Dotter ist wieder angetreten. Mit, finde ich, eigentlich noch einen noch viel schwächeren Song als im letzten Jahr. Dieses Bulletproof fand ich damals. Hey, lass Bulletproof in Ruhe. Nee, also ich fand's irgendwie auch schon damals völlig überbewertet und auch in diesem Jahr fand ich so Little Toe da irgendwie auch, da sprang für mich der Funke irgendwie auch nicht über. Aber das sieht die Community, die jetzt irgendwie auch dieses Melodiefestivalen da auch so abfeiert, auch so ganz anders. Ich meine, sie ist ja auch auf Platz 4 gekommen. Insofern muss es ja vielen Leuten auch tatsächlich gefallen sein. Und meine Einzelmeinung ist da sicherlich auch jetzt nicht so entscheidend, wenn ich das sage. Aber war jetzt nicht unbedingt etwas, was mich jetzt so wahnsinnig geflasht hat. Dann hat noch die Repräsentanten der Schönheitschirurgen sich da auch noch ins Finale geschleppt, nämlich Charlotte Pirelli. Das war dann auch eher so, naja, das wird wohl in diesem Leben nichts mehr mit einer Teilnahme beim ESC, auch wenn sie das Ding schon mal gewonnen hat. Ich glaube, da ist die Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen vorbei. Aber ich glaube, für die Pirelli-Fans, glaube ich, hat sie da noch einen schönen Moment irgendwie halt danach da vorne gebracht. Also, ich war nur Thema 2 Stunden, habe ich so gedacht, ja, das war ja dann so 22.15 Uhr, war das dann so spätestens vorbei. Da habe ich so gedacht, ja Mensch, da war ja beim Sanremo gerade mal 3 Lieder. Und insofern, da hat man dann noch so gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Abend? Das war dann schon, irgendwie dann auch eine Hausnummer, wo man so gedacht hat, so, naja, gut, also. Also bei mir war es ungefähr Mitternacht, als ich gemerkt habe, ich dachte erst, Dotter wäre Dritter geworden. Und dann Dritte. Und dann war es so ungefähr Mitternacht, als ich gemerkt habe, die ist ja wieder nur einen Punkt hinter den Mamas, wie im letzten Jahr. Ja, aber also Stichwort The Mamas, ich hatte wirklich Angst, dass die Schweden wieder The Mamas wählen und nichts gegen die Mädels, die sind super cool, die haben eine super Ausstrahlung, aber das wäre so eine riesen Bankrotterklärung gewesen, die einfach zum dritten Mal zu wählen, das hätte genau dieses angestaubte und irgendwie kommt nichts mehr Neues aus dem Melodiefestival, genau dem entsprochen. Deswegen bin ich dann doch froh, dass sie es nicht geworden sind und alles, was hinter Tüssel reinkam, wäre wirklich nur so ein Jury-Pleaser gewesen. In meinen Augen. Und also das wäre wieder das Gleiche gewesen. Bei ihm weiß ich es jetzt nicht genau, weil er wirklich mit Ausstrahlung überzeugt. Und ich finde, das wird nicht nur die Jurys überzeugen können. Das ist, der hat schon was, was er hoffentlich auch rüberbringen kann dann auf dieser ESC-Bühne. Und deswegen war ich dann doch froh über den Sieger bei allem, was dahinter kam. Und Dotter, nochmal eine Lanze für Bulletproof, ist einer meiner angeblich laut Spotify meistgespielten Songs im vergangenen Jahr, wobei das nicht so repräsentativ ist, weil ich viele Sachen ja auch nicht über Spotify höre, weil ich sie auf anderen Kanälen einfach habe. Aber das mochte ich und da hätte ich mich auch so gefreut, wenn das gewinnt, aber ich war richtig enttäuscht von diesem Lied dieses Jahr. Das war einfach, das war nichts für mich, komplett nicht. Und dann war ja auch noch das Problem, dass die gute Frau in diesem, war das ein Kleid, ein Anzug, dieses Metallding, wo man Angst hatte, dass der Blitz einschlägt. Da dachte ich auch, das ist ja jetzt nochmal Dotter, also die ist ja vor ihr aufgetreten, aber so, da hat man ja jetzt ja zweimal fast den gleichen Act. Das ist ja auch irgendwie, fressen sich ja auch eher dann gegenseitig auf in so einer Punktewertung. Das ist dann auch so mit eine Schwäche. Gut, kann sie am Ende nicht so viel dafür, wenn dann noch jemand ins Finale gewählt wird, quasi den ähnlichen Auftritt hat. Aber das war auch so sinnbildlich für dieses Melodiefestival. Dass du sagst so, Moment mal, das habe ich doch eben schon in der Art so gehört. Und das ist doch in etwa dasselbe und ähnliche Ausstrahlung. Junge Frau mit guter Stimme und poppigem Song. Und, ja, fand ich dann sehr passend. Ja, also nach wie vor gibt's ja halt auch viele Fans, die sich das gerne angucken. Das geht mir aber schon tatsächlich seit ein paar Jahren so. Und dieses Jahr ist es wirklich ein bisschen mehr noch irgendwie dieses Abgekulte irgendwie auch, das kann ich irgendwie überhaupt nicht mehr verstehen. Ich glaube aber, das schwedische. Das Showkonzept hat ja seinen Charme, das ist ja gut. Und wenn wir sagen, es ist auch in diesen 2 Stunden, du packst es da rein, ist gut. Du hast diesen Vorlauf mit ein paar Wochen und diesen Halbfinals, das ist das, was wir in Norwegen gelobt haben. Das, dann finde ich, kann man es genauso in Schweden loben. Norwegen hat noch dieses bisschen undurchsichtige, wir lassen die Hälfte schon mal direkt durch ins Finale und nur die andere Hälfte muss sich qualifizieren. Das ist ja in Schweden auch nicht so. In Schweden muss ja alles durch diese Halbfinals. Also dieses Konzept an sich finde ich immer noch gut. Und das ist das, was Dennis ja immer sagt. Der Arme, der soll sich da nicht so reinsteigern. Der soll sich lieber Sachen anhören, die ihm gefallen, statt sich immer über Schweden aufzuregen. Aber er hat ja vor Jahren schon gesagt, das Problem ist ja eher ein musikalisches, dass sie musikalisch nicht vorankommen. In dieses Konzept würde auch andere Musik passen. Man muss sie halt da reinlassen. Das sehe ich auch ähnlich. Das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, das schwedische Fernsehen ist jetzt tatsächlich so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich glaube, dass die Schweden diese Musik geil finden. Und deswegen müssen sie das natürlich auch bringen, weil sie natürlich wiederum auch Einschaltquote bringen müssen. Da hilft es dann auch nicht, jetzt so ein Part mit internationalen Jurys da irgendwie einlaufen zu lassen, die dann sozusagen das nochmal gegenchecken, ob das international irgendwie weiterkommt, weil die Lieder sind ja schon mal da. Also die können ja auch nur über das abstimmen, was tatsächlich da angeboten wird. Und da jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr noch wieder vielleicht den Spagat hinzukriegen, dass sie auch sowohl Juries als auch Televoting beim ESC wirklich auch so bringen, das wird, glaube ich, schwierig sein, weil die Sendung an sich im schwedischen Fernsehen, glaube ich, gut läuft und die Leute finden das geil. Also und das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig sein und ich glaube, jetzt sind sie so ein bisschen verharrt, nur auf der anderen Seite ist halt so, Christa Björkman hört ja jetzt auch auf, das war ja jetzt so sozusagen sein letzter Einsatz da als Verantwortlicher beim Melodiefestivalen und da wird es natürlich jetzt interessant werden, wer da so letztendlich da das jetzt weiterführt. Also gestern wurde... Ja, entweder machst du's oder es wurde ja auch schon gemutmaßt, dass der Mans Selmerlöf, der gestern ja unter anderem auch dieses Melodiefestivalen dann auch moderiert hat. Der macht ja auch alles. Der muss ja laut ESC-Gesetz sowieso in einer Saison irgendwo auftauchen. Das ist ja so festgelegt bei der EBU, ne? Das steht ja in den Regularien. Und dieses Mal hat er dann also das Melodiefestivalen auch moderiert. Und ja, vielleicht würde er ja gefragt, ob er das vielleicht in Zukunft dann irgendwie machen würde. Also, ja, gucken wir mal, wie das so weitergeht. Also, auf jeden Fall wird es auch im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Melodiefestival, so wie wir es kennen, auch wieder geben. Und dann können wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Dann waren wir jetzt erstmal bei bei den Vorentscheiden und sind da mal so ein bisschen im Schweinsgalopp mehr oder weniger durchgegangen, aber haben ja doch irgendwie auch eine ganze Menge auch noch dazu was gefunden, was wir dazu sagen konnten. Ja, heute ist Sonntag, der 14. März und es sind fast alle Songs irgendwie auch schon raus und jetzt wollte ich mich tatsächlich mit dir nochmal drüber unterhalten, wie du denn jetzt eigentlich diesen Jahrgang so findest. Es fehlt jetzt noch, glaube ich, Georgien und Malta, die kommen eventuell, wenn wir rauskommen, am 15. März und 15. März ist ja auch die Deadline, bis dahin müssen zumindest… Aserbaidschan, oder? Und Aserbaidschan, genau. Und es ist am 15. März die Deadline und bis dahin müssen ja die Sender mindestens bei der EBU ihre Songs und alles, was da drumherum liegt, irgendwie halt auch eingereicht haben. Und wir haben jetzt aber auch schon mal eigentlich so zu, ich sag mal, 95% erstmal das Bild. Sag doch mal, Sonja, wir haben ja schon auch bei WhatsApp schon drüber geschrieben. Wie findest du denn den Jahrgang bisher, den Jahrgang 2021? Also erstmal cool ist, dass wir ja alle Künstler und Künstlerinnen jetzt schon kennen, ne? Da steht die Klasse schon mal fest. Das ist cool. Jetzt warten wir mal auf die letzten dreieinhalb. Einen Sonderfall haben wir noch, den wir auch gleich besprechen. Ja, in der letzten Folge war ich super enttäuscht. Natürlich auch aus ein paar Gründen. Das hat sich jetzt so ein bisschen, ja, was heißt geändert? Das hat sich trotzdem so ein bisschen gebessert, weil für mich zwei Knaller rauskamen in der letzten Zeit, über die ich mich sehr gefreut habe, auf die ich auch wirklich ganz, ganz dringend gewartet habe, weil genau das habe ich gebraucht, mal so irgendwas, was für mich noch so ein bisschen den Jahrgang mal anzündet, was an vielen Stellen einfach nicht geklappt hat. Und das hat jetzt für mich geklappt. Und deswegen bin ich ein kleines bisschen zufriedener und versöhnter mit diesem Jahrgang inzwischen. Und ich glaube, bei dir ist es gerade genau umgekehrt. Kann das sein? Ja, sag doch mal, wer ist dir denn da jetzt aufgefallen? Soll ich erstmal meine Favoriten nennen? Ja. Also vor genau einer Woche kam San Marino raus. Und ich glaube, wir haben da alle nicht so viel erwartet, weil die haben ja auch gesagt, okay, wir nehmen einfach die Künstlerin vom letzten Jahr nochmal und machen mit der jetzt nochmal was. Also Zenhit hatte ja letztes Jahr diesen Song Freaky, weil wir dachten, naja gut, das ist halt... Ja, ist halt San Marino, wird wieder wahrscheinlich im Halbfinale ausscheiden und ist ganz nett, aber ist jetzt kein Knaller. Und da habe ich jetzt auch nicht so viel erwartet. Weiß nicht, ob es irgendwem anders ging, aber ja. Nee, man war überrascht. Abgewartet, was da jetzt kommt. Und dann haut die da ein Video raus, was wirklich ein Popsong ist, den du komplett so im Radio spielen kannst, was ich in dem Fall nicht als Beleidigung empfinden lassen möchte. Und dann kommt da Flo Rida und packt da noch einen Rap-Part dazu. Alter, wow, das hat mich völlig weggeblasen. Erstens, weil es auch so unerwartet kam. Also es war ja nicht, dass du gesagt hast, ist so hier eine von den Favoritinnen und mal gucken, mit was jetzt kommt oder so. Sondern man hat ja einfach nicht viel erwartet. Und dann haut die da so einen richtig starken Pop-Hit raus. Also ich saß da erstmal mit offenem Mund vor, was war das denn, vor der YouTube-Premiere und hab gedacht, wow, also für mich ist das jetzt mal so ein Anzünder, mal was Geiles und auch was Unerwartetes. Und bei Flo Rida haben sie sich jetzt den geilen Cliffhanger ausgedacht, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen noch nicht, ob denn Rotterdam mit auf der Bühne steht. Das ist natürlich auch super, wenn du das so kommunizierst, ne? Und sie haben ja diese Chance, und da kommen wir wieder zurück auf das, was wir vorhin mal kurz angeteasert haben, sie könnten ihn ja vom Band einspielen. Auf irgendeine Art, was weiß ich, auf der Leinwand zeigen und einspielen oder wie auch immer, auf welche Art, da muss er ja gar nicht da sein. Aber er kann da sein. Also er kann auch live auf die Bühne kommen und da seinen Part irgendwie rappen und das auf der Bühne beitragen. Und das ist geil. Also dass die mit sowas dann um die Ecke kommen, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, ach guck, es gibt doch Länder, die das EBU-Memo erhalten haben, in dem drin stand, ihr dürft es auch besser machen als im vergangenen Jahr. Ja, das habe ich mir bei vielen so gedacht, so ja, treten nochmal an und okay, probieren es jetzt halt nochmal so gut zu machen wie vorher, aber so ganz klappt es nicht. Und das war der erste Moment, in dem ich dachte, da hat jetzt jemand sich richtig auf das nächste Level gehoben, mit der Chance, einfach nochmal anzutreten. Deswegen finde ich das geil. Es ist natürlich auch, auf irgendeine Art ist es auch so ein cheesy Pop-Song. Kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, so, ja, schon 100-mal gehört und das ist halt so Radio-Pop und so, aber ich glaube, da kann man richtig bombastisch auch was draus machen. Bin sehr auf diese Inszenierung gespannt, da wir es jetzt ja nur aus dem Video erstmal kennen. Aber boah, also unerwartet und geil. Also stell dir allein mal das Gefühl vor, wenn San Marino das gewinnt. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass es ein großer Jurybeitrag ist, weiß ich noch nicht so richtig, aber alleine das Gefühl, dass da mir jemand sagt, in our 12 points go to San Marino. Alter, da kriege ich Gänsehaut, allein so vor Freude, ich da so Bock drauf hätte. Ich meine, ich habe ja durch Fußball auch so eine kleine Verbundenheit zu San Marino, wo ich da mal war und die schön als Letzter in der Weltrangliste, ne? Und da immer ein bisschen, ja, genau, das, aber da kam es bei mir ursprünglich her. Und dann dadurch, da du es jetzt gerade unterschwellig anklingen lässt, das ist so ein bisschen das, was mir auf eine gewisse Art, auf traurige Weise wehtut. Serhat wird, da bin ich mir relativ sicher, im Mai den Rekord verlieren für San Marino mit Platz 19. Also das wird mehr einschlagen, leider, als Serhat. Also, sorry Serhat, aber Zenit wird da, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das in die Top 10 rauscht, bestimmt. Ja, San Marino ist ja jetzt sogar bei vielen auch tatsächlich auf der Eins. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich, nur mal ganz kurz den Bogen gespannt. Ein anderes Beispiel haben wir ja, am gestrigen Abend wurde ja auch angekündigt, dass Island seinen Song, also Daddy seinen neuen Song 10 Years präsentiert im isländischen Fernsehen. Und da waren die Erwartungen ja sehr, sehr hoch. Und ich glaube, ganz, ganz viele sagen, aha, und das war's jetzt so ungefähr. Also da war die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Und bei San Marino ist es halt seit Jahren so, dass man sagt, naja gut, San Marino, was wird da schon kommen? Und dann ist man so dermaßen überrascht über so einen tollen Song. Ich habe da ja eher so, am Anfang habe ich ja so, das ging mir aber mehr so, das war, ich glaube, das war doch auch an diesem super Mittwoch irgendwie, wo gefühlt irgendwie der halbe Jahrgang irgendwie bekannt gegeben wurde. Und dann sieht man ja manchmal so den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht mehr so ganz. Und jetzt habe ich mich da tatsächlich gestern gerade mal eine gute Metapher für Ihr Video. Auf unserer Seite escgreenroom.de haben wir ja auch eine Teilnehmerseite, wo wir nochmal alle Teilnehmer und so weiter nochmal aufführen und dann die Videos. Und das hatte ich dann gestern nochmal alles so aktualisiert. Und nachdem ich das dann so gemacht habe, bin ich auch nochmal so tatsächlich durch die Videos alle nochmal so durchgeklickt, die man jetzt auch schon kennt. Und da ist natürlich San Marino ist ja wirklich ganz groß vorne dran. Wobei man muss ja tatsächlich so sagen, es gibt ja sehr viele Eleni Fuera-Kopien in diesem Jahr. Und ich sag mal so, da ist ja San Marino, geht ja in diese ähnliche Richtung, aber setzt noch mal einen ganz neuen Standard, was das angeht. Und man kommt gar nicht auf die Idee, da jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt wie Zypern 2018, was ja bei anderen Beiträgen dieses Jahr dann schon ähnlich so ist, wo man so sagt, ja, bleibt aber unter den Erwartungen. Also Moldau geht ja auch in diese Richtung, wo man sagt, ja, das erreichst du aber leider nicht, Mädchen. Und das ist, da ist San Marino sicherlich ganz, ganz weit vorne. Und das kommt auch ins Finale. Und ja, wie es sich da dann platziert, das werden wir dann sehen. Aber die werden nicht im Semifinale scheitern. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass San Marino da weiterkommt. Also auf jeden Fall. Ja. Da müssen wir jetzt den isländischen Elefanten aus dem Raum schaffen. Ja, also genau, es war dann ja Island, habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Da haben wir ja auch schon beide drüber geschrieben bei WhatsApp, dass wir beide das ein bisschen unglücklich fanden, PR-technisch mitten im Melodiefestivalen da diese Songpräsentation irgendwie zu machen. Das hätte man dann auch lieber eher auf den Sonntag legen können oder irgendwie Freitag oder wie auch immer, wenn da wirklich die gesamte ESC-Community des Melodiefestivalen irgendwie guckt, dann interessiert sich ja kaum jemand für Daddy. Wobei die Songpräsentation war dann letztendlich erst um 22 Uhr. Da war dann vorweg irgendwie irgendwelche isländischen Fernsehleute haben sich da irgendwie dann wohl über den Song oder über den ESC irgendwie halt unterhalten. Also das fand ich schon mal irgendwie auch relativ schlecht getimed. Ja, und dann kam halt Daddy mit dem Song 10 Years und wir sind leider etwas enttäuscht zurückgelassen worden, ne? Würde ich mal sagen. Komplett. Also da habe ich auch viel mehr erwartet. Das einzig richtig coole fand ich die Streicher am Anfang. Und da denkt man auch wieder, okay, die werden wahrscheinlich nicht in Rotterdam mit auf der Bühne stehen, weil es einfach zu viele Personen waren, weil er die anderen Leute aus seiner Band ja braucht auf der Bühne für seine Show. Aber sonst habe ich gedacht, oh Gott, das ist derjenige, der Riesenfavorit auf den Sieg war letztes Jahr mit einem wirklich herausstechenden Song, mit einer herausstechenden Choreo, die das ja auch ausgemacht hat. Und natürlich haben wir jetzt so das Problem, wir haben uns so ein bisschen an ihm satt gesehen, in dem Sinne von, wir kennen sein bisschen stachsiges Auftreten, seine lustige Figur auf dem Sweater und so. Aber mir fehlt da wirklich so dieser letzte Kick, den er letztes Jahr auch hatte, der fehlt mir da richtig. Und er hat ja zwischendrin, also zwischen Think About Things vom letzten Jahr und jetzt diesem, hat er ja auch mehrere Songs rausgebracht. Und die fand ich leider allesamt besser als 10 Years. Also 10 Years ist das Schwächste, was ich von ihm jetzt gehört habe, seitdem ich ihn kenne. Und das ist richtig schade, weil der hatte jetzt auch sein Jahr Zeit, wirklich das vorzubereiten, da wieder einen ESC-Song zu bringen. Und der ist ja auch thematisch so platt. Also natürlich, er singt wieder über seine Familie. Beim letzten Mal war es irgendwie das kleine Kind, mit dem er sich irgendwie, was gar nicht erwarten kann, sich mit dem Kind über Dinge auszutauschen und so. Und jetzt ist es einfach nur diese Liebeserklärung an die Frau. Ja, wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen. Das ist mir dann auch thematisch doch zu platt, muss ich sagen, und dann auch nicht schmissig genug umgesetzt, um diese Platte wieder rauszuholen. Und das ist für mich komplett kein Gewinnersong. Es ist für mich immer noch ein Gewinnertyp. Also der sticht ja trotzdem noch raus mit seiner ganzen Erscheinung und so. Aber diesmal hat er den Song nicht dafür. Und er ist für mich jetzt nicht mehr der große Favorit. Im Moment ist er in meinen Top 10, aber er ist mit Sicherheit keine 1. So wie ich mich dran erinnere, nach 2020 war er, glaube ich, auch, wollte er auch, glaube ich, gar nicht mehr teilnehmen. Ich weiß nicht, ob dann das isländische Fernsehen ihn nochmal wieder dazu überredet hat. Vielleicht hat er ja auch schon ein bisschen geahnt, ob er den Hype wirklich auch noch wieder auch in 2021 halten kann. Dann sag halt ab. Ich meine, wenn der sagt, okay, Leute, ich habe ja gut, aber keinen da werden Song dafür. Da werden wahrscheinlich dann auch irgendwelche Dinge, ob es nun Geld war oder so, vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Und die Möglichkeit, dass Island wirklich mal den ESC, wie auch immer das organisatorisch möglich ist, aber ausrichtet. Ich muss ja ehrlich gestanden auch hier wieder sagen, so ein ähnliches Dotterding, dass ich ihn auch im letzten Jahr, man muss es mal nach wie vor sagen, dadurch, dass der ESC 2020 ausgefallen ist, wir wissen auch nicht, ob er wirklich den ESC gewonnen hätte. Und wenn ich mir auch so ansehe, wie damals diese Veranstaltung in der Elfi und er meinte da auf einmal einen auf Kunst zu machen, mit einer schlechteren Version von Think About Things, war das wirklich auch nicht so toll. Also insofern denke ich mal, es ist auch nicht so einfach, jedes Jahr auch wieder einen Hit zu bringen. Du hast recht, im letzten Jahr hat er ja so einiges an Singles und so weiter herausgebracht und die hatten alle Hitqualität. Wundert mich, warum das jetzt dieses Mal nicht so toll. Auch dieser Aufruf, oh, ihr könnt in meinem virtuellen Chor dabei sein und so weiter und singt mal irgendwelche Passagen ein. Das klingt auch schon mal ganz gut. Da muss man allerdings sagen, vielleicht entfaltet sich das noch bei der Präsentation nachher auf der Bühne in Rotterdam. Das kann vielleicht noch mal einen Pluspunkt irgendwie halt bringen. Also das wird sicherlich, aber ich glaube, das wird kein Gewinner. Das ist, glaube ich, so besser als so manch einer jetzt in diesem Jahrgang beigesteuert. Aber es ist leider, wir haben alle in dieser Machart des letzten Jahres irgendwie so einen Hit wieder erwartet. Aber ich sag mal so, man kann halt nicht einfach irgendwo in so ein Songwriter-Camp und dann machst du da mal eben fünf Hits oder so. Und das hat vielleicht dieses Mal dann auch nicht so richtig geklappt. Das war ja, was ich vorhin zu Russland gesagt habe. Da haben vielleicht Little Big irgendwie gesagt, ja, den Hype können wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Das war jetzt nicht eine einmalige Sache, aber wir können nicht innerhalb von einem Jahr da wieder irgendwie was bringen, was die Leute aus dem Häuschen bringt oder so. Und deswegen haben sie sich da tatsächlich dagegen entschieden. Und ja, vielleicht hätte das Daddy vielleicht auch mal machen müssen. Aber es war halt leider nicht drin. Aber wir werden auf jeden Fall, in diesem Falle werden wir ja mal sehen, wie er sich da irgendwie halt tatsächlich dann kämpft. Ja, wir haben es vorhin schon mal so gesagt, ich bin da mehr so, ich sehe die Dame mehr so im unter meinen Favoriten, weil ich einfach schockverliebt bin, nämlich in Viktoria aus Bulgarien. Die hat ja im letzten Darf Jahr... Darf man nach einem Jahr noch schockverliebt sein? Och ja, doch. Doch. Also insbesondere. Ist das dann nicht schon richtige Liebe? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. das werden wir mal sehen. Aber auf jeden Fall gab es hier auch eine Songpräsentation. Letzten Donnerstag war das, glaube ich. Viktoria hat zum einen einen Song irgendwann so November, Dezember rausgebracht. Ach, wie hieß der denn jetzt nochmal? Ugly Cry. Ugly Cry, genau. Und dann hat sie nochmal eine EP angekündigt mit fünf weiteren Songs. Und mit dem Hinweis, also einer dieser fünf Songs wird das. Ugly Cry hat sie sogar noch mit dazugenommen. Da wurde so ein mehr oder weniger Panel aufgerufen. Da konnte man sich also melden und zu den Songs was da dazu schreiben. Habe ich natürlich auch gemacht. Und ich kriegte auch noch eine Mail direkt von Viktoria. Vielen Dank und so. Nee, natürlich nicht. Aber jedenfalls hat man dann mal so eine Antwort gekriegt. Und ja, vielen Dank für die Rückmeldung und so weiter. Und das floss dann sozusagen noch mal in die Entscheidung da noch mit ein. Und schließlich und endlich ist es jetzt der Song Growing Up is Getting Old geworden. Finde ich jetzt auch eher so ein bisschen, ja, nicht so ganz überzeugend. Ich hätte tatsächlich gerne Ugly Cry gesehen, weil das Video, das setzen wir euch auch nochmal in die Shownotes irgendwie, wenn man das so ein bisschen so versucht, so wie das Video ist, auf die Bühne zu bringen, ich glaube, das würde einschlagen. Also das wäre, glaube ich, irgendwie ganz groß. Und Tears Getting Sober, Sonja hat es mir ja letztes Jahr versucht, ein bisschen madig zu machen. Trotzdem nach wie vor mein Favorit für den ESC 2020. Und ich finde, sie hat eine enorm tolle Präsenz auf der Bühne und so weiter. Ja, man muss das natürlich auch alles ein bisschen nüchterner sehen, wenn man einen Podcast macht irgendwie. Aber ich finde einfach, sie gehört für mich da tatsächlich auch zu diesen Künstlern da auch dazu. Vielleicht noch zu einem anderen Künstler, zu dem wir vielleicht gleich auch nochmal kommen können. Und sie haben diese Songpräsentation ganz schön irgendwie auf die Bühne gebracht. Sie hat dann, es waren dann immer so Protagonisten aus Bulgarien. Wir haben da unter anderem auch die Lucy, die wir ja auch irgendwie hier von den No Angels kennen. Die hat da auch, ich glaube sogar für diesen, das war doch glaube ich auch sogar für ihren ESC-Song Growing Up is Getting Old, hat sie dann auch nochmal da was dazu gesagt. Und es war dann irgendwie, ich glaube, irgendwo auf so einer Dachterrasse mit Band und so weiter, hat sie dann die einzelnen Songs da irgendwie halt eingesungen. Am Ende hat man dann das offizielle Video dann auch für ihren ESC-Beitrag da auch gesehen. Also ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme, sehr markant, sage ich jetzt mal. Also nicht irgendwie eine Stimme, wo man sagt, ach ja, so klingen auch noch fünf andere Künstler. Klar, es sagen immer Leute, ja, sie hört sich an wie Billie Eilish, aber dafür macht sie einfach ganz andere Musik. Also das finde ich, bei einzelnen Songs ist es sicherlich so, dass es so ein bisschen so Anleihen darauf sind, aber es ist in meinen Ohren tatsächlich ein ganz anderer Stil. Und das wäre so im Moment meine Nummer eins. Wir haben uns da gestern gerade drüber ausgetauscht, dass ich da gerade im Moment etwas launisch bin mindestens mit meiner Top Ten. Auf der 2 steht tatsächlich für mich immer noch Frankreich. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich weiterhin Barbara Pravi so weit vorne sehe. Aber im Moment ist es noch so. The Roop sind für mich ein bisschen abgerutscht. Die sind für mich aber auch ganz vorne dabei, weil einfach auch der Sänger ist auch so, das ist auch so ein ganz ausgefallener Typ. Aber ich glaube, über einen müssen wir tatsächlich noch mal ganz deutlich sprechen, weil ich war jetzt am Freitag noch mal bei Clubhouse mit diversen ESC-Experten noch mal in der Diskussion. Da wurde gleich zu Anfang die Frage gestellt, Basel oder Zürich? Sonja, Feuer frei. Ich dachte, ich dürfte noch meine Meinung zu Victoria sagen. Gerne, machen wir es erstmal so. Er würde dann den Übergang schaffen. Ich finde auch, dass sie das falsche Lied ausgewählt hat. Also die Präsentation, super schön. Also gerade im Gegensatz zur Kirkorov-Show war das doch richtig nett. Ich spiele jetzt einfach mal alle 6 Songs hier oben auf diesem Hoteldach oder wie auch immer mit kurzen Anmoderationen von verschiedenen Leuten und sag dann, welcher es geworden ist. Das war nett. Sie kann ja auch live singen. Es war alles schön irgendwie dargeboten. Ja, ich war mit der Auswahl nicht zufrieden. Also ich hätte auch entweder Ugly Cry oder Phantom Pain genommen. Und finde, dass sie da so fast die schlechtestmögliche Wahl getroffen hat. Natürlich war die EP sowieso recht dicht und ohne großen Hit. Von daher ist jetzt auch die schlechteste Wahl keine schlechte Wahl, wenn man das so mal so ausdrücken kann. Weil ich glaube, es hätte sie jetzt besser treffen können. Und deswegen bin ich da so ein bisschen enttäuscht. Mir ist das immer noch, und das bleibt halt einfach so vom Geschmack, mir ist das immer noch eine Spur zu schluffig. Das wird sich aber auch nicht ändern, aber das ist halt, na gut, mein Geschmack in der Hinsicht. Aber ich glaube, sie hat sich da keinen Gefallen mitgetan mit dieser Auswahl am Ende. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt wirklich der Song am Ende die meisten Stimmen hat, oder es wurde auch nicht ganz klar, wie es dann aufgelöst wurde, welcher Song es ist, ob sie da nicht am Ende das größte Wörtchen mitgesprochen hat. Ja, und deswegen ist sie nicht unter meinen großen Favoriten. Aber, und da schaffen wir jetzt den Übergang im Sinne von, man kann überraschen, wenn nicht viel erwartet wurde. Man kann enttäuschen, wenn viel erwartet wurde. Man kann aber auch einfach die hohen Erwartungen erfüllen. Und da sind wir nämlich bei der Schweiz. Und ja, meinem mehr oder weniger Favorit vom letzten Jahr, John Stiers, damals mit dieser Ballade, wo alle gesagt haben, es ist zu nah an Duncan. Und ich habe es ja auch selber gesagt, es ist, ob da jetzt zweimal das Gleiche gewinnt. Und er bleibt aber seinem Stil jetzt natürlich treu und hat jetzt immerhin 2 Jahre Abstand zu Duncan. Weiß nicht, ob das ihm in die Karten spielt, kann natürlich gut sein. Und er hat jetzt seinen Song veröffentlicht. Ist keine Live-Version, sondern ist ein Video, Tout l'Univers. Und das ist richtig geil. Fand ich sofort super. Das ist so eine starke Ballade. Hat natürlich auch wieder so ein bisschen so einen Verbrüderungscharakter und wir alle und so. Aber doch, also meine Erwartungen hat es komplett erfüllt. Und da bin ich sehr happy. Und ich hätte nichts dagegen, wenn die Schweiz das gewinnt. Und ja, Schweiz oder San Marino. Ja, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Also bei der Schweiz, bei John, Das weiß ich noch nicht, ob mich das so letztendlich wirklich so kickt. Also, er kann halt live auch saugut singen. Das hat ja, er ja genau, in Ersatzshows da und in diesen online durchgeführten Pre-Partys hat er das ja schon irgendwie gezeigt, dass er ein richtig geiler Sänger ist. Und da erwarte ich mir wirklich viel. Nein, und das ist auch sehr professionell produziert und im Gegensatz zu gestern war auch irgendwie, da schrieb irgendwie auch einer, dass jetzt die, ich muss gerade mal gucken, ja genau, in dieser Eurovision Score App ist jetzt im Moment in der Gesamtwertung die Schweiz auf der 1, San Marino auf der 2 und Cyprus auf der 3. Und da schrieb dann bei Twitter einer, und das stellt euch jetzt mal vor, 2010, das hättet ihr doch nie geglaubt. Und da, das ging mir auch so. Also so bei, gerade so, Schweiz war auch eher so ein Fall wie heute Deutschland. Aber auch so San Marino und dann selbst Zypern hätte man gesagt, ach, come on. Das hätte ich dir auch vor 5 Jahren nicht geglaubt. Nee, genau. Und das ist jetzt, das ist wirklich jetzt, und die Schweizer haben jetzt auch, glaube ich, zumindest jetzt im letzten und auch in diesem Jahr irgendwie auch, wirklich bewiesen, dass sie tatsächlich ganz vorne irgendwie mitspielen wollen. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist auch das Schöne daran. Mal sehen, ob sie es in den nächsten Jahren auch so weiter fortführen, weil die haben ja auch irgendwie sowas wie ein Eurovision-Panel, mit dem sie da irgendwie Songs jetzt wohl irgendwie aussuchen oder so. Und es klappt komischerweise. Und insofern, ich persönlich kann nicht so ganz was damit anfangen, aber ich sehe natürlich irgendwie die Qualität und wie er singt und so weiter. Das Video finde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt so besonders toll mit diesem Autounfall. Aber da sage ich mir auch so, naja gut, es wird ja nachher nicht, es steht ja nicht das Video zur Auswahl, sondern da wird er nachher auf der Bühne stehen und da wahrscheinlich brillieren mit seiner Stimme. Wahrscheinlich werden sie es auch ganz reduziert mit ihm machen. Vielleicht wenn im Hintergrund LEDs irgendwie gespielt, wo das so ein bisschen so die Stimmung noch so ein bisschen rüberkommt. Aber das ist auch ein Künstler, der braucht auch jetzt keine besonders Tralala und mit Pyro und so weiter, sondern der steht auch für sich selber. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das nachher in Rotterdam irgendwie halt da abläuft. Also bin ich schon auch mehr oder weniger geflasht. Ja, ich glaube. Jetzt waren wir gar nicht so weit auseinander in den Meinungen, wie wir am Anfang gedacht haben. Nee, also ja, vielleicht nochmal, ohne jetzt nochmal Länder zu nennen oder so. Ich muss allerdings, du hast glaube ich auch schon mal geschrieben, so, ist alles langweilig und so weiter. Ich mache es manchmal jetzt so während der Arbeit, wenn ich manchmal so Arbeiten habe, wo ich jetzt nicht unbedingt mein Gehirn brauche, sondern weil ich nur irgendwas abarbeite. Und da höre ich schon ganz gerne mal so nebenbei immer mal so den Jahrgang irgendwie mal so durch. Das geht ja dann schon so mittlerweile in die 1,5 Stunden oder so. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr gut unterhalten, ganz ehrlich. Also natürlich ist es bei einem ESC so, dass man immer sagen kann, naja gut, aber man hätte auch jetzt das und das, aber das steht ja nun auch nicht zur Wahl, sondern wir haben jetzt diese wahrscheinlich 39 Songs sogar nur, weil vielleicht dann Belarus auch noch mal irgendwie rausfällt. Aber ich fühle mich sehr gut unterhalten. Da sind so einige handwerklich ganz gute Popsongs dabei, die aber so normal sind, dass sie, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig auffallen werden. Was mir jetzt im Moment so ein bisschen auffällt, ist, ich habe gestern mal so geguckt in den beiden Semifinals, wer würde denn da so weiterkommen? Und ich hatte jetzt im Moment gerade so ein bisschen den Eindruck, dass Semifinale 2 wird irgendwie ein ganz hartes. Und dann fällt mir aber im Moment tatsächlich auch so auf, ja, ich komme so auf 5, 6 Songs pro Semifinale und bei den anderen 4 weiß ich noch nicht so, wer davon. Das werden jetzt wahrscheinlich so die nächsten Tage noch mal irgendwie so bringen. Aber so insgesamt, ich habe so kurz vor der Deadline manchmal schon so Jahrgänge gehabt, das fand ich irgendwie schlimmer. Aber musst du mal sagen, wie du es jetzt gerade empfindest bei dem Jahrgang? Ich finde, das, was du beschreibst, ist eigentlich das, was bei mir in jedem Jahr passiert. Also, dass du es dir irgendwann doch auf eine gewisse Art schön hörst und denkst, da sind interessante Sachen dabei, da sind Sachen dabei, die ich gar nicht mag, dann ist es ein riesengroßes Mittelfeld am Anfang, da ist ja dann auch so, dass ich vielleicht auch erst bei den, eigentlich bei den Pre-Partys, aber dann vielleicht später jetzt bei den Proben erst rausstellt, was davon kriegt nochmal einen Boost durch den Auftritt und was bleibt vielleicht doch irgendwie liegen. Also ich finde, genau das, was du beschreibst, ist das, was bei mir immer passiert und was bei mir auch jetzt gerade so der Prozess einfach ist. Also ich finde jetzt gar nicht, ob das jetzt so groß raussticht oder nicht. Natürlich, ey, ich hätte so gern Juri Pozmann jetzt dabei, Keno sowieso. Und ja, da weiß man natürlich dann auch, der Jahrgang hätte irgendwie geiler sein können mit minimalem Aufwand. Das hängt dann immer noch so ein bisschen nach. Und ich finde, das hängt in diesem Jahr extrem nach. Aber sonst, ja, wird das wieder normal laufen. Und dadurch, dass ich jetzt auch endlich Favoriten habe und welche, wo ich denke, wow, das kickt mich, bin ich jetzt versöhnt und kann losgehen. Also ich habe zumindest immer ein bisschen Problem, meine Top Ten zu belegen. Da fallen bei mir immer 4-5 Songs raus, die ich da eigentlich auch gerne in die Top Ten bringe. Und da, glaube ich, gibt's noch bei mir in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen noch ein bisschen Bewegung. Und das ist aber eigentlich ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, man hat ja nie einen Jahrgang, wo man irgendwie alle 40 Songs irgendwie geil findet. Da sind immer irgendwie Sachen dabei, entweder weil man mit der Kultur nichts anfangen kann oder weil das Genre einem nicht gefällt oder so. Das macht es ja aber so aus. Aber ich glaube, so 10, 15 Songs gibt's halt schon, wo ich so denke, ach ja, doch, da freue ich mich drauf. Mal sehen, wie die das auf der Bühne machen. Und das finde ich irgendwie auch so ganz, ganz schön. Ja, also wir werden jetzt natürlich nicht alle 40 Songs irgendwie heute noch irgendwie durchkriegen, aber wir haben uns jetzt tatsächlich mal überlegt, wir haben natürlich auch in den letzten Jahren immer irgendwas wie so eine Art Songcheck irgendwie halt auch gemacht. Wir haben es ja eigentlich immer so in diese Richtung gedreht, ja, wir werden das einfach ein bisschen abkürzen und werden sozusagen unsere Top Ten, wer kommt ins Finale und wie finden wir die Big Five gemacht. Wir haben uns aber eigentlich tatsächlich jetzt mal überlegt, da der NDR ja mit Alina und mit Stefan jetzt leider wohl keinen Songcheck irgendwie machen, sondern nur wohl irgendwelche Reaction-Videos für Eurovision.de irgendwie aufgenommen werden, müssen wir da so ein bisschen unserem Bildungsauftrag als ESC-Podcast irgendwie auch mal nachkommen. Und wir werden jetzt tatsächlich einen Songcheck mit allen 40 oder 39 Songs machen. Das werden wir genauso wie beim NDR in 4 Teilen irgendwie halt machen. Und wir haben uns jeweils einen Gast auch mit dazu eingeladen. Wer das ist, das werden wir euch dann im April dann auch berichten. Wir werden an jedem Mittwoch im April werden wir jetzt eine Songcheck-Folge herausbringen. Und wir haben da tolle Gäste, mit denen wir dann zusammen über die Songs reden werden, weil wir wollen da nicht so unbedingt in unserem Saft irgendwie schmoren, sondern wir wollen auch ein bisschen von außen auch eine Meinung dazu haben. Das sind Leute, die sich auch mit dem ESC auch ein bisschen beschäftigen, aber vielleicht auch nicht so ganz intensiv, wie wir das irgendwie tun, aber schon eine gewisse Affinität haben. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, wen wir da alles dabei haben werden. Dieser Songcheck, den werden wir, wie gesagt, im April dann für euch dann herausbringen. Ja, freue ich mich jedenfalls schon mal sehr drauf. Dann haben wir noch eine kleine Rubrik, was sonst noch wichtig war. Ein Kreuzchen habt ihr ja bei dem Bullshit-Bingo schon gemacht, nämlich zum Junior-ESC. Da gibt es die Nachricht, dass Deutschland auch beim ESC in beim Junior-ESC in Frankreich 2021 wieder teilnehmen wird. Und es wird wohl auch sowas wie einen Vorentscheid geben. Vielleicht ist das ja auch wieder eine Blaupause im nächsten Jahr, vielleicht wieder auf einen Vorentscheid beim ESC irgendwie zurückzukommen. Und vielleicht noch mal so eine kleine Schlaufe. Vielleicht, wenn es Barbara Pravi schaffen würde, den ESC zu gewinnen, dann sind 2 ESC-Veranstaltungen schon in Frankreich. Das wäre natürlich irgendwie auch ganz toll. Aber ich glaube, dafür ist die Konkurrenz auch zu groß, dass Frankreich wirklich diesen ESC auch gewinnen könnte. Aber wir schauen mal, wie das irgendwie halt geht. Der ESC ist am 28. November. Wo genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich wird es ja dann in Paris sein. Aber das wird dann wohl zu einem späteren Zeitpunkt dann bekannt gegeben. Also der letzte Platz beim Junior ESC hat Deutschland jetzt nicht so abgeschreckt, dass sie gesagt haben, nö, das wollen wir jetzt irgendwie halt nicht. Ja, und dann eine traurige Nachricht. Es gibt doch eine Delegation, die sozusagen mit diesen ganzen Anforderungen, Backup-Video und Corona und so weiter irgendwie halt nicht so und natürlich auch die dortigen Verhältnisse nicht in Einklang zu bringen sind mit einer Teilnahme beim ESC. Nämlich Armenien hat am 5.3. eine Absage erteilt. Sie werden jetzt doch nicht am ESC teilnehmen, was ich sehr schade finde, weil Armenien ja doch auch immer ganz gute Beiträge auch beigesteuert hat. Aber sie schaffen wohl nicht in der Kürze der Zeit diese ganzen Anforderungen so mit Backup-Video. Naja, und das Land befindet sich ja auch mit Aserbaidschan in kriegerischen Auseinandersetzungen und da so einen lustigen ESC dann irgendwie abzuhalten, ist natürlich dann auch für das Land auch nicht so ganz so toll. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Belarus hat einen Song herausgegeben für den ESC und die Reference Group, der Lenkungsausschuss des ESC, hat den Text dieses Songs abgelehnt, weil er zu stark politisch ist, von der Gruppe Galassi Mesta. Und es hat uns auch sowieso so ganz komisch zurückgelassen, schon alleine irgendwie so von der ganzen Präsentation, ne? Also das ist schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Die Gruppe Wall, die im Vorjahr irgendwie halt angetreten war, sollte da nicht mehr antreten, weil die sich sozusagen da auch mit dem Sender auch politisch überworfen hat. Und diese jetzige Gruppe da, die Galassi Mesta, ja, die stehen wohl voll hinter Lukaschenko. Die Kollegen von Merci Cherie haben sich, die hatten vor einiger Zeit Gäste aus Belarus mal in der Sendung und die haben sich von denen mal diesen Text mal übersetzen lassen. Allerdings mit dem Hinweis, dass es wohl sehr viele Ebenen praktisch gibt, wo man also sehr zwei- und dreideutig diesen Text auch interpretieren kann. Aber im Refrain geht es unter anderem so dazu, ich bringe dir bei, zum Taktstock zu tanzen, ich bringe ihnen bei, mir alles abzukaufen, ich bringe dir bei, wie man an einer Schnur läuft. Also das ist dann schon, es geht schon so ein bisschen in diese Richtung, du tanzt hier in der Diktatur, bitte nur nach meiner Pfeife. Und diese Provokation, die hat sich jetzt auch die EBU auch nicht gefallen lassen und hat so darum gebeten, den Text noch einmal abzuändern oder einen ganz neuen Song oder wie auch immer. Das Video ist bereits zurückgezogen worden. Das gibt's jetzt auch nicht mehr. Und jetzt werden wir mal gucken. Also ich habe fast die Vermutung, Belarus wird sich zurückziehen, weil sie sagen, entweder der Song oder wir nehmen da nicht mehr teil. Wie schätzt du das ein, Sonja? Ja, mit so einem Diktatursong brauchen sie auch nicht antreten. Aber mich hat's dann eher gewundert, dass erstmal der offizielle Kanal, die ja einfach als Teilnehmergruppe einfach, mal wie gesagt, hier, das ist übrigens der Teilnehmer aus Belarus. Zack, sie haben was gefunden. Und danach dann erst wirklich tätig zu werden und sich das richtig anzuhören, weiß nicht, auch von welcher Seite da der Druck kam. Gesehen, dass viele ESC-Fans halt unter sämtliche Eurovision-Videos geschrieben haben, ey, guckt euch das mal an, das müsst ihr rausschmeißen, damit könnt ihr auch nicht antreten. Also, dass sie aber das erstmal so rausgehauen haben und so, hier ist unsere Ankündigung, das ist übrigens der Vertreter von Belarus. Und dann erst tätig zu werden, ja gut, ja, bisschen komisch, hättet ihr vielleicht auch von selber drauf kommen können, also dass diese Band regierungsfreundlich ist, um es da mal auch nett auszudrücken, das war ja auch bekannt, das hat ja jeder irgendwie schnell rauskriegen können und gesehen. Und dann der Text, also sowas hat einfach auch keinen Platz, also das finde ich schon richtig, dass sie sagen, okay, ihr bringt entweder was anderes oder ihr seid halt nicht dabei. Erstaunlich, dass da erst so ein Druck aufgebaut werden musste. Ja, und dass man dem dann auch sozusagen, dass man diesem Impuls dann auch nachgegangen ist und gesagt hat, das können wir jetzt nicht mehr so zulassen. Dieses Thema. Aber ich werde die Jury vermissen, wenn sie nicht dabei sind. Ja. Die Jury, die falsch rumzählt. Ja, und es ist dann auch tatsächlich immer sowieso ein sehr dehnbarer Begriff mit diesem politisch beim ESC und so weiter. Das wird ja meistens dann, ach nein, das ist geschichtlich und so. Aber dass man das diesmal auch so durchgezogen hat, das finde ich auch gerade bei dieser Diktatur auch ganz wichtig, gerade was da jetzt so im letzten Jahr in Belarus auch so abgelaufen ist und so weiter mit Beschneidung der Bürgerrechte, der Pressefreiheit und so weiter. Und dass man das eben halt dann auch mal in so einem Umfeld dann auch mal unterbindet und mal sagt, hier und nicht weiter, das finde ich auch schon vollkommen in Ordnung. Das, wie gesagt, den Beitrag vom Merci Cherie Podcast setzen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal die Übersetzung auch nochmal in Gänze nochmal durchlesen. Das ist schon, ja, ich finde schon eindeutig. Also das kann man so auch dann tatsächlich auch stehen lassen. Ja, da sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Außer du hast noch etwas unter der Rubrik, was sonst noch wichtig war zum ESC, noch irgendwas. Was wir ich glaube, wir haben jetzt echt lange genug gelabert. Das glaube ich auch, ja. Ja, ich hätte gedacht, dass wir heute schneller durchkommen, aber es gab ja doch noch eine ganze Menge zu bereden. Aber dafür ist Podcast ja auch da. Gibt es ja bei uns hier Kapitelnoten, da kann man sich dann auch Kapitelmarken, da kann man sich dann auch durchklicken. Wenn einem was nicht interessiert, aber man kann auch immer wieder sehen, dass ihr doch durchgehend irgendwie tatsächlich auch interessiert seid an dem, was wir da so für euch bereithalten. Ja, dann gebe ich nochmal den kurzen Abbinder. Also wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, findet ihr diese auf unserer Seite escgreenroom.de. Und dort findet ihr auch alle Folgen unseres Podcasts und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, dann findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de. Und außerdem sorgt ihr noch für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension dalasst. Und wir möchten euch natürlich auch auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Ja, hört einfach mal rein. Den Link zum Netzwerk gibt es auch auf unserer Seite escgreenroom.de. Ja, die nächste Folge ist dann schon die erste Folge unseres Songchecks. Bis dahin sagen wir erstmal auf Wiedersehen und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.